Reinhard, worauf wartest du? Schnell, steig ein! Nein, nein, Doc, ich bin gerade erst angekommen, okay? Die Senseo wird gerade warm und ich wollte mir mit den neuen Pets einen Kaffee machen. Na gut, nehmen wir sie mit. Sie betrifft das genauso. Nicht so schnell, Doc. Wovon sprechen Sie? Was passiert mit uns in der Zukunft? Wären wir da Idioten oder sowas in der Richtung? Nein, nein, nein, nein, nein, Reinhard. Ihr beide, du und die Senseo, ihr seid okay. Es ist die Wissenschaft, Reinhard. Wir müssen was für die Wissenschaft tun. If you base medicine on science, you kill people. If you base the design of planes on science, they fly. If you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works, bitches. Methodisch inkorrekt, Folge 8, direkt aus dem Fluxkompensator der Wissenschaft. Heute begrüßt sie wieder das flinke Elektron Reinhard McFly Remfort. Hallo. Und das Ion, um das er kreist, Dr. Emmett Brown. Du siehst auch leicht verwirrt aus. Ja, natürlich. Ich habe auch einen harten Tag hinter mir. Wie du weißt, hatte ich heute Prüfung. Ja, ich weiß. Deshalb warst du ja mal wieder nicht hier. Ja, das schon, ja. Aber ich wollte eigentlich mehr darauf hinabheben, dass sich die Art und Weise, wie ich Prüfungen habe, natürlich etwas geändert hat. Ja, ja, ach, stimmt. Du bist jetzt auf der anderen Seite vom Tisch. Ich bin auf der dunklen Seite der Macht. Ja, das ist. Du bist jetzt bei den Leuten, die Spaß haben an der Prüfung. Nee, tatsächlich, ich fand das immer noch nicht so spaßig. Nee, es war nicht schlimm, aber es ist halt immer noch diese etwas angespannte Atmosphäre und es ist halt nicht. Eine Prüfung ist eigentlich nie schön, also für den Prüfling und damit für mich auch zumindest ein bisschen anstrengend. Solange die Prüfung gut läuft, macht es eigentlich Spaß. Das ist beim Prüfling ja genauso. Ja, ja, genau. Und wenn es dann etwas zäher wird, dann macht es nicht mehr ganz so viel Spaß. Und es ist natürlich schon anstrengend. Ich hatte jetzt 5 Prüfungen heute, das geht dann schon so ein bisschen, da zieht sich so ein bisschen. Glaube ich. Von daher bin ich, das entschuldigt vielleicht ein wenig, dass ich so verwirrt aussehe. Ja, das ist ja auch nicht schlimm. Dr. Emmett Brown ist auch mein absoluter Lieblingsdoktor. Da kommst du leider nicht auf Platz 1. Okay, ja. Held meiner Kindheit. Aber guck, dann habe ich wenigstens noch etwas, worauf ich zielen kann. Vielleicht. Nee. Naja, ich habe immerhin noch gewisse Druckmöglichkeiten. Ja. Ah, wir reden also hier von Herrschaft durch eine harte Hand natürlich, und Qual. Natürlich. Und ich habe ja schon was geschafft, was Dr. Emmett Brown nicht geschafft hat. Ich habe deinen Körper modifiziert. Hast du? Ja. Was, auf was spielst du an? Ich weiß nicht, aber ich mag die Stille gerade, weil das lässt beim Zuhörer so eine gewisse Spannungskurve, die Spielraum für Interpretation lässt. Ja, genau. Okay. Du meinst diesen von dir gezeichneten Diamanten, der auf meinem linken, Ellbogen? Nee, das ist nicht, Innenarm tätowiert ist, ja. Den du dir tätowiert hast, ne? Dafür habe ich einen DeLorean auf der Brust. Stimmt, ja. Der ist auch ein bisschen größer. Stimmt, ja, da hast du natürlich recht, ja. Daher. Gut, Dr. Emmett Brown, Dr. Nicholas Wörl, 1-1. Ja. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich merke, es wird schwer. Ja, ansonsten war ich beschäftigt in der letzten Woche damit, einen Projektantrag zu schreiben, einen eigentlich ganz interessanten, einen Projektantrag, der ein Projekt fördern soll. Also die Gelder, die da ausgelobt wurden, sind ausdrücklich dafür, dass Zusammenarbeit zwischen Indern und der Europäischen Union gefördert wird. Und da wir ja gute Kontakte nach Indien haben und auch einen Projektpartner aus einem früheren Projekt, der auf einem ähnlichen Gebiet forscht, haben wir mit dem nochmal versucht, ein Projekt aufzusetzen. Der zweite Projektpartner sitzt in Portugal. Das finde ich auch irgendwie sehr spannend. Die Wissenschaftlerin, die mich kontaktiert hat für dieses Projekt, die habe ich auf einer Konferenz in China, glaube ich, kennengelernt. Und ich finde es irgendwie schön, dass man dann irgendwie so Kontakte hat, die dann auf einen zukommen, wenn so eine Ausschreibung passt, um so eine gemeinsame Idee zu entwickeln. Und das hat mir eigentlich Freude gemacht, abgesehen davon, dass ich natürlich mich etwas mit der Bürokratie rumärgern und der musste. Verwaltung. Ja, nein, nein, nein. Da wollen wir nicht. Da gehen wir nicht weiter drauf ein. Aber ansonsten, ja, es war arbeitsreich, aber es war schön, die letzten zwei Wochen. Aber ich freue mich jetzt wieder hier zu sein, muss ich sagen. Ja, ich mich auch sehr. Ich habe in den letzten zwei Wochen auch viel gearbeitet. Ich weiß gar nicht mehr, was ich genau gemacht habe, aber es war eine Menge. Wie immer. Die ersten Diamantschichten in der Anlage, die neu aufgebaut Anlage, ist, ne? Gemacht. Genau, das war schön. Hat gut funktioniert, besser als gedacht. Und ich habe Gold für 500 Euro verdampft, das nicht geplant war. Ja. Naja, ja. Wie mein alter Chef schon immer gesagt hat, an manchen Tagen reißt man mit dem Arsch das ab, was man mit den Händen ja. aufgebaut hat. Da wäre es besser gewesen, wenn du zu Hause ja. geblieben bist. An einem anderen Tag wäre es nicht besser geworden. Da war halt konzeptionell was falsch. Ja, natürlich. Das ist dann so. Immer das Konzept. Genug wir haben, dazu. Genau, wir haben schöne Themen mitgebracht, wie ich finde. Ja, für die heutige Woche und für die heutige Ausgabe. Ich habe ein Thema mitgebracht, ein wissenschaftliches Thema. Das habe ich genannt Unschärfe im Experiment. Wir werden uns zum ersten Mal in Richtung Quantenmechanik vorwagen. Ja. Oder? Haben wir schon mal was mit Quantenmechanik gemacht? Gerade. Ich glaube nicht. Jedenfalls werden wir das mal vorsichtig betreten, das Feld. Ja. Am heutigen Tag. Ja. Schauen wir mal. Mein zweites Thema, ich sehe schon deine Zurückhaltung. Du willst Quantenmechanik, das ist schon wieder zu anstrengend, zu spät am Tag. Deswegen habe ich ein Konterthema mitgebracht. Das Konterthema, was dir sicherlich mehr zu sagen wird, lautet Schönsaufen, endlich erklärt. Ja. Also da sieht man mal den Nutzwert unserer Sendung. Ja, das ja. sind doch Themen. Jetzt weiß man, warum man das macht. Ne? Noch nicht, also aber in einer knappen ja. anderthalb Stunden. Ich habe zu deinen wunderschönen Themen auch zwei schöne Themen mitgebracht. Eins davon, das zum Nachdenken anregt. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich es genannt habe. Doch da, den schwarzen Tod mit Milch bitte. Du willst mir aber nicht mal einen Morgenkaffee madig machen, oder? Ein bisschen. Okay. Aber da mal sehen. Kommt noch ein bisschen. Gut. Und das zweite Thema habe ich genannt, Scotty wäre stolz. Enterprise wieder machen? Ein bisschen. Und es ist auch Quantenmechanik tatsächlich, ja? Also hier. Scotty, ich habe ja eine Vermutung. Scotty war ja eigentlich, war der nicht immer für Beam zuständig? Ja, der war immer der, der. Ach, alles, Scotty war auch der Reparatur. Genau, der alles, wo Kirk halt ankam. Scotty, wie lange brauchen wir, um das zu reparieren? Scotty sagte, 3 Wochen, ich gebe dir 3 Stunden, ich mach's in 3 Minuten. So jemand hätte ich gerne im Labor hier. Ja, ich auch. Ja, abgesehen davon haben wir natürlich auch allerhand andere Themen, die wir so reinstreuen lassen. Also jo. Ich habe zumindest ein bisschen was mitgebracht. Und im Grunde genommen müssen wir auch mit meinem zweiten Thema in gewisser Weise schon starten. Ich verlange jetzt schon Opfer von dir, Reinhard. Ja. Wir müssen jetzt schon beginnen mit dem Bier trinken. Oh, so früh? Ich muss nämlich jetzt schon das Gift in dich reinbekommen. Wir müssen eine kleine, wie sagt man, eine kleine Vergleichsstudie jetzt machen. Ein Vorher-Nachher-Studie quasi. Ich möchte dich bitten, jetzt mal eben auf, ich zeige dir jetzt ein Bild von einem Menschen. Ja. Oder ein Gesicht, beziehungsweise du siehst 2 Gesichter, 1 links, 1 rechts. Und du sagst mir, welches von diesen Gesichtern attraktiver ist. Es ist ein Mann, da musst du jetzt drüber hinwegschauen, bitte. Ja. Trotzdem, welchen findest du schöner? Die sind ziemlich gleich aus, oder? Sind sehr ähnlich. Einfach mal so aus dem Bauch oder aus dem Herzen oder wo auch immer du solche Entscheidungen triffst. Ich möchte es nicht wissen. Das Problem ist, dass mir das bei Männern ziemlich egal ist und ich das auch schlecht beurteilen kann. Spielt auch keine Rolle. Wenn wir so eine Frau einladen sollen. Ich sag mal, links. Links, sagt er. Ja. Okay. Wirkt freundlicher. Das der Herr. Ist das meins? Das ist nicht meins. Das ist nie im Leben meins. Oh, das ist meins. Gut. Während du hier die Aufnahme kaputt machst aus und dann aus nachher online wieder rumjammerst, wir hatten dann leichtes Knistern und ich kann mir das gar nicht erklären. Wir sind ja nicht die Einzigen, die dieses Rauschen haben. Das liegt wahrscheinlich am Mischpult. Wahrscheinlich. Wir arbeiten immer noch dran. Ja. Wir halten fest, du hast eine Vorherstudie oder wir haben eine Vorherbefragung gemacht meines Testkandidaten von dir. Ja. Und du hast gesagt, die linke Person sieht attraktiver aus. Wir verlinken natürlich diese Studie und ich komme gleich nochmal drauf zurück am Ende bei meinem zweiten Thema, aber ich brauchte diese Vergleichsmessung. Und jetzt möchte ich dich bitten, betrunken zu werden. Also öffne bitte dein Bier, weil wir für das Thema gleich dich betrunken brauchen. Ich habe heute wieder keine Mühen gescheut und Kosten auch fast keine. Ich habe mehr ausgegeben als letztes Mal. Was natürlich bei letztes Mal hatten wir Hansapilz. Letztes Mal hatten wir Hansapilz, ja. Hansapilz ist nicht schlecht. Gibt's bei uns häufig. Nach alter Brautradition Naturtrüb Premium Hefeweißbier und zwar ein Franziskaner. Ja, ein Weizen. Schön. Das klingt kritisch. Nee, ich freue mich. Du machst halt jetzt mit der Fanta-Flasche auf, wo wir diesen traditionellen Lindenpilz... Du quatschst mir zu viel und ich komme nicht zum Trinken, deswegen... Mehr Bier, weniger quatschen, ne? So. Das Doofe beim Weizen ist ja, dass ich die Hefe im Mund... Na, egal. Prost. Prost. Du hast mir in den Sendeplan reingedrängt, dass du uns noch etwas zu Vakuumanlagen und Überdruck sagen möchtest, ne? Oh ja, ich weiß, das Dumme ist, ich weiß gar nicht mehr genau was. Nein, wir hatten auf unserer Homepage ja einen Kommentar, wo Leute was fragten. Ach genau, ich weiß wieder. Wir wurden gefragt, wie man Lecks findet in Vakuumanlagen, weil ich ja letztes Mal erzählt hatte, dass ich ein Leck in der Anlage hatte. Das habe ich dann im Kommentar, also ich habe das Ganze auch kommentiert als Antwort, versucht grob zu erklären. Kann man sich auf der Homepage durchlesen, möchte ich jetzt nicht in aller Breite nochmal erklären. Was es dabei aber gibt, es wurde gefragt, ob man nicht einfach die Anlage halt mit Helium oder irgendwie Argon vollpumpen könnte, also Überdruck draufgeben und dann außen mit so einem Detektor gucken, wo es rauskommt. Also im Grunde genommen wäre das so ähnlich, wie man bei einem Fahrradreifen gucken würde, ne? Genau. Ob ein Loch da ist. Ja, nur, da ist ja auch ein Überdruck dran, dann packst du Seifenschaum drauf oder so und guckst, wo die Blasen kommen. Ja, genau. Das war halt die Idee, oder? Die man hatte. Die ist prinzipiell auch nicht schlecht. Es gibt auch, wenn industriell was gefertigt wird, wie zum Beispiel die Vorvakuumleitung bei uns im Labor, die wurden tatsächlich so auf Lecks geprüft. Da wurde halt ein Gas reingepumpt, ein bisschen Überdruck und dann wurde also 1-2 Bar und dann wurde außen halt geguckt, wo das Zeug rauskommt. Das Problem bei Vakuumanlagen ist, also bei Ultra-Hochvakuumanlagen, dass die ja, wie du weißt, für einen enormen Unterdruck ausgelegt sind, also diese riesigen Stahlbehälter, aber nicht für einen Überdruck. Was zur Folge hat, dass die nicht besonders viel Überdruck abkönnen. Da können unschöne Sachen passieren. Du erinnerst dich noch dran, das wollte ich nämlich kurz erzählen. Während meiner Diplomarbeit war das noch in einem alten Labor, hatten wir auch eine Anlage, die wurde immer mit Stickstoff belüftet. Mit Stickstoff aus der Leitung, da waren glaube ich 3-4 Bar drauf. Und die Anlage selbst hatte für den Fall der Fälle ein Überdruckventil. Dieses Überdruckventil war leider kaputt. Das heißt, die Anlage hat die vollen 3 Bar schlagartig aus der Leitung beim Belüften abbekommen. Und dadurch hat es ein kleines Fenster vorne aus der Anlage, so ein kleines Schauglas rausgesprengt, was zur Folge hatte, dass wir uns im Labor von 4 großen Fensterscheiben verabschieden durften und die Diplomandin, die an der Anlage gearbeitet hat, sich halb zu Tode erschrocken hat. Zu Recht auch, das hat gerumst wie sonst was, das hat man noch ein paar Räume weiter gehört und diese Splitter, die das Fenster, also die von diesem Schauglas weggesprengt wurden, haben wirklich Löcher in die Aluverkleidung an der Wand gehauen, das war wie eine Schrotflinte und das so auf Bauchhöhe, also man könnte Anlagen so auf Lecks prüfen, ist nicht zwingend gesund. Ja, zumindest nicht, wenn man es, der Punkt ist aber, du hast natürlich ganz richtig gesagt, die Anlagen sind im Grunde genommen ausgelegt, vor allem erstmal auf den Unterdruck, also dass die Kraft in Richtung Anlage geht und nicht raus. Ein zweiter Aspekt ist natürlich, dass die größte Druckdifferenz, die du mit dem Vakuum erreichen kannst, selbst wenn du ein perfektes Vakuum hast, ist eben 1 Bar. Das ist die Druckdifferenz und dadurch die entstehende die Kräfte, die entstehen, entsprechen eben dieser Druckdifferenz von 1 Bar. Bei einem Überdruck kannst du halt schnell eine Druckdifferenz von 2-3 Bar erreichen. Richtig. Und dadurch sind natürlich auch ganz andere Kräfte im Spiel quasi. Ja, man denkt immer, oder mir ging es zumindest so, wenn ich das mal jemandem erzählt habe, dass die Leute mal gedacht haben, so 3 Bar sind nicht viel, weil 2,5 packst du ja auch auf einen Autoreifen oder so, oder aufs Motorrad. Aber das ist schon eine Menge, also das ist nicht ohne. Genau, ja. Naja, das wollte ich nur kurz erzählen, weil ich in den Kommentar auch angemerkt hatte, dass es dazu noch eine Geschichte gab, die ich hiermit kurz erzählt habe. Und du hast noch etwas Falsches. Nee, falsch, ja, kann man so sagen. Falsch. Ah ja, ja, Errata. Ich wurde darauf hingewiesen, auch in einer E-Mail, dass wir haben uns letzte Mal ja über die russischen Raumfähren unterhalten. Buran. Und wir sagten, dass die, ich weiß gar nicht, ob wir alle gesagt haben, aber auf jeden Fall zum größten Teil. Ja, du du hast gesagt alle. Du hast gesagt, alle sind dann zu Diners geworden. Dann oder? Alle. Dann alle. Zu irgendwelchen Cafés, Kinderspielplätzen und sonst was. Das stimmt natürlich nicht so, sondern die sind auch in Museen gelandet. Mhm. Und eins davon ist im Technikmuseum in Speyer. Da kann man das Ganze betrachten. Und ich glaube, unser Hörer Nils, der genau, uns Nils darauf dieser hingewiesen hat, ja, der hat ja auch noch kommentiert, dass eben dieses Technikmuseum sehr sehenswert ist, oder? Ja, das sagt er auch. Deswegen hier mal, also wir, du und ich, ja, wenn wir mal in Speyer sind, ja, werden auf jeden Fall das Technikmuseum mal besuchen. Ich finde es eh schade, wir haben hier zu wenig Technikmuseen in der Nähe. Ja. Das nächste, was ich kenne, ist in Paderborn. Computermuseum. Computermuseum. Ja, hier in Nixdorf. Zuse und so? Ja, ja, genau. Hm. Das ist das nächste, was ich kenne. Aber sonst haben wir hier kaum was. Wie ist denn die DASA in Dortmund? Deutsche Arbeitsschutzausstellung? Ich dachte, die wäre auch technisch. Nee, die wird auch hoch gelobt. Da war ich auch noch nicht. Da könnte man auch noch mal hin. Vielleicht müssen wir da mal eine Sondersendung machen. Mal hinfahren und so. Wir sind ja jetzt mobil. Wir sind mobil? Achso, mit unserer Aufnahmetechnik. Genau. Ja, das stimmt, ja. Hast du, ich habe ja deswegen große Sorge diesbezüglich diese Sendung betreffend, weil das ist die erste, die wir aufnehmen mit Backup. Ich habe irgendwie so im Gefühl, das ist auch Backup, die erste, die uns um Ohren fliegt. Ja, wer weiß. Man weiß es nicht, ne? Ja. Ich weiß nicht, das war zu Buran, war das alles, ne? Genau, das war zu Buran. Also ich möchte mich noch einmal in aller Form entschuldigen. Die sind natürlich nicht alle verschrottet worden oder so, sondern es gibt auch welche, die man sich noch angucken kann. Die Russische Föderation nimmt es zur Kenntnis und wir begeben uns sofort in einem feierlichen Tenor ins nächste Thema. Traurig. Ich weiß gar nicht, ja, ein Stück weit wirklich traurig. Ich weiß nicht mehr, in welcher Folge ich es erwähnt hatte. Vielleicht war es sogar eine der ersten oder vielleicht sogar in der Folge 0. Kepler, der Olle Jupp. Der Olle Jupp? Der Olle Jupp. Was ist mit dem Olle Jupp? Der ist ja schon lange tot, aber das Weltraumteleskop Kepler. Okay. Erinnerst du dich noch dran, dass ich erzählt hatte, dass eins der Steuerräder kaputt war? Und ja. Mittlerweile ist es, sie haben lange versucht, es noch zu reparieren und irgendwie wieder auf die Bahn zu bekommen, um damit noch weiter Messungen zu machen, halt um weiter nach Planeten zu forschen. Das hat leider nicht funktioniert. Die NASA hat bekannt gegeben, dass Kepler seinen ursprünglichen Missionszweck nicht mehr erfüllen kann. Er ist quasi tot. Oh. Jetzt bringst du ja aber eine Schwere in die Sendung. Aber, Gott sei Dank. Die NASA hat gleichzeitig dazu aufgerufen, dass man Vorschläge einreichen kann, beziehungsweise halt Forschungsanträge oder Vorschläge, welche Messungen noch damit gemacht werden können in dem Zustand, wie es jetzt ist, weil es ist zwar nicht mehr voll man kann es nicht mehr komplett steuern, aber ein bisschen immer noch, und man kann sich halt überlegen jetzt, was man sinnvollerweise damit noch messen könnte, solange es halt noch da ist. Das Ding war teuer, wurde hochgeschossen und ist jetzt nur mal da, ne? Bei der NASA ist es ja immer so, dass die technischen Geräte, also seien es jetzt Raumsonden und deswegen denke ich auch Teleskope, dass sie irgendwie so eine abgeschätzte Betriebsdauer haben. Ja, ist die erreicht? Sind sie zufrieden mit dem Olnjub oder war der jetzt insgesamt Schlag in Wasser? Das weiß ich nicht. Zufrieden sind sie mit dem, es hat natürlich, oder ich gehe davon aus, es hat nicht die komplette Zeit jetzt erreicht. Ich habe es ehrlich gesagt nicht nachgelesen. Aber die Erfolge, die das Ding gebracht hat, die sind ja schon gut gewesen. Mhm. Also das hat ja irgendwie über 2000 potenziell erdähnliche Planeten oder so entdeckt. Diverse Erden, Supererden und so weiter. Also hat schon seinen Zweck erfüllt. Und ist ja, wie gesagt, immer noch nicht ganz weg. Man wird jetzt halt überlegt, welche Messungen man weiter damit machen möchte. Ich nehme mal an, was da verbaut ist, war, wie gesagt, wahrscheinlich teuer und ist auch immer noch gut. man kann es immer noch benutzen und vielleicht wird es auch in den Ruhestand geschickt und irgendwann später reaktiviert. Ist ja jetzt mit einem anderen Teleskop auch passiert. Ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß, aber die NASA hat ja jetzt irgendwie letzte Woche oder so ein altes Weltraumteleskop reaktiviert, um damit wieder Messungen zu machen. Ja, wir können ja mal Forschungsanträge einreichen. Genau. Vielleicht auf die Erde richten und dann so beim Nacktbaden Leute beobachten oder so. Nicht immer deine Fantasien. Ja, warum? Das sind Steuergelder vom amerikanischen Staatsbürger. Ja, aber du glaubst doch wohl, dass der Durchschnittsamerikaner mehr Interesse an Brüsten das hat ist nur als an Exoplaneten, oder? Bitte. Ja, wahrscheinlich. Also, wenn es hier demokratisch zugeht, dann denke ich, Demokratie, bitte. Bin ich auf einem guten Weg. Mit meinem Forschungsantrag. Ja, wahrscheinlich. Ja, das wollte ich nur kurz einwerfen. Kepler ist zumindest für die Forschung nach Exoplaneten Geschichte. Ja, schade. Schade, schade. Also, wir haben uns ja auch ein Stück weit zur Aufgabe gemacht, über alte Themen, wenn einem denn mal was Neues so durch die News fliegt, zumindest mal kurz zu berichten. Ja, aber da das hier gleich die Nachricht ist, dass das ja, von vorbei uns gegangen ist. Ja, das ist ja auch irgendwie. Jetzt darf ich wieder zusehen, wie ich die Sendung wieder in optimistische Bahnen bekomme. Ja, das ist das Übliche, ne? Halt. Ne? Na gut, ich werde es versuchen, und zwar mit dem ersten wissenschaftlichen Thema für heute. Bin ich mal gespannt. Ich habe es ja sehr unspektakulär Unschärfe im Experiment genannt. Das habe ich so genannt, weil das Thema. Das zugrunde liegende Thema soll die Quantenmechanik sein und dem gebührt ein gewisser Ernst. Du merkst. Ja. Ich sehe dich gerade, wie du das Bier ansetzt. Ja. So habe ich die Quantenmechanik-Vorlesung überstanden. Ja gut, dann versuchen wir mal zu reaktivieren, was noch zurückgeblieben ist bei dir. Ich möchte mich der Quantenmechanik deswegen so ein bisschen nähern, weil ich immer mal über Themen gestolpert bin, die quantenmechanische Grundlagen erfordern würden. Mhm. Und die Quantenmechanik ist ja tatsächlich sehr faszinierend, weil sie so ein bisschen, sagen wir mal so, die Quantenwelt funktioniert nicht mehr ganz so, wie man es hier in der makroskopischen Welt erwarten würde. Ja, so kann man es auch nett ausdrücken. Also die ist so ein bisschen kontraintuitiv. Ja, und deswegen wollte ich immer schon mal Themen behandeln, die sich mit der Quantenmechanik beschäftigen. Aber man muss dann doch sich, also die Themen werden dann immer relativ schnell relativ groß, weil man ein bisschen was erklären muss. Ja. Deswegen habe ich mir mal ein Thema ausgesucht, wo wir uns so ein bisschen locker der Quantenmechanik nähern. Ich habe in meinem Science-Slam-Vortrag, den wir irgendwann mal verlinkt hatten, ja auch einen Crashkurs Quantenmechanik. Da haben wir zumindest so drei Grundprinzipien, die zwar natürlich scherzhaft unterhaltend, aber da ist halt auch was Wahres dran erklärt werden. Auf eines der Grundprinzipien oder vielleicht so anderthalb komme ich gleich auch nochmal zurück. Also Einstieg vielleicht nochmal, damit wir wissen, womit wir uns hier beschäftigen. Selbst die Gründerväter der Quantenmechanik hatten eine gewisse Ehrfurcht vor dem Thema. Ja. Niels Bohr hat mal gesagt, jeder, der nicht geschockt ist von der Quantenmechanik, hat sie nicht verstanden. Und Richard Feynman, ja, das kenne ich, ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen und hat gesagt, kein Mensch hat die Quantenmechanik verstanden. War da nicht mal sowas, gab es nicht von irgendjemandem auch mal so ein Zitat wie, wer sagt, er habe die Quantenmechanik verstanden oder glaubt, er habe die Quantenmechanik verstanden, hat überhaupt nichts verstanden oder so? Sehr schön, ja. Das beruhigt ja. Ja, das beruhigt sehr. Ich fand an Feynman, muss ich mal eben einwerfen, an dem fand ich toll, der hat mal, der hat sich halt mit diesen hochkomplexen, auch mathematisch hochkomplexen Themen beschäftigt. Und da wurde mal gefragt, wie er für sich feststellt, ob er so ein Modell oder so eine Theorie, die er aufstellt, sinnhaftig ist, also ob die Sinn macht. Und da hat er erzählt, er würde, wenn er eine neue Theorie hat oder eine neue Theorie entwickelt hat, würde er zu seiner Mutter gehen, die überhaupt keine Ahnung von Physik hatte, und würde ihr die erklären. Und wenn die Mutter am Ende gesagt hat, Richard, das klingt vernünftig, dann war er zufrieden damit, dann war die Theorie konsistent. Und wenn sie halt noch nachgefragt hat und nicht verstanden hat, dann wusste er, dass er noch dran arbeiten muss. Tatsächlich kenne ich dieses Phänomen. ich habe ja, meine Mutti zum Beispiel hat auch überhaupt gar keine Ahnung von Physik, halt kurz nach dem Zweiten Weltkrieg geboren, da gab es die Volksschule und da war da dann gab's ja Schluss. Die Physik eigentlich noch gar nicht. Genau. Das, nee, bei mir war es auch immer so, ich habe schon zur Schulzeit und während des Studiums halt und auch jetzt nach dem Studium fragt meine Mutti mal, Reinhard, was machst du da überhaupt? Und dann versuche ich ihr das zu erklären oder wenn ich irgendwas, oder die fragt halt, wie läuft's auf der Arbeit und dann versuche ich halt auch ihr zu erklären, was ich mache. Und wenn man jemandem was erklären kann, so möglichst einfach und irgendwie anschaulich mit Beispielen, zur Not mit Smarties oder so auf dem Tisch, merkt man auch selber erstmal, ob man irgendwas wirklich verstanden hat oder ob man das wirklich lückenlos halt sinnvoll sich erschlossen hat oder nicht. Hat der Einstein, ja, glaube ich, auch mal gesagt, irgendwie so. Darf ich dazu eine Frage stellen? Sicher. Warum erklärst du mir hier nichts mit Smarties? Das fände ich mal, sinnvoll. Du bist ja nie hier. Natürlich. Diese Legende. Ja. Von dieser Legende entfernen wir uns jetzt wieder. Und kommen zurück zur Quantenmechanik. Ja. Einer der Eckpfeiler ist ja im Grunde genommen, und da springen wir schon mitten rein eigentlich, das Teilchen, Materieteilchen, nicht nur als Teilchen angesehen werden können, sollen, müssen, sondern auch als Welle. Ja. Jetzt könnte man sagen, na gut, das kann ich mir vorstellen, wenn man sich so einen See anguckt, da sind auch Atome drin, da sind auch Teilchen drin, da sind auch Wellen obendrauf. So ein Atom, das schwingt eben. Ja. Die Welle geht mal hoch, mal runter. Das Atom, was dann in dem Wasser ist, geht mal hoch und runter. Das schwingt, ist ja irgendwie nicht erstaunlich. Das ist nicht das, was die Quantenmechanik sagt, wenn sie sagt, Teilchen ist auch immer eine Welle. Das, was die Quantenmechanik damit meint, dass ein Teilchen auch gleichzeitig eine Welle ist, das hat viel weitreichendere Konsequenzen. Ja. Und dazu kommen wir jetzt im weiteren Verlauf. Eine Konsequenz dessen ist nämlich ein Konzept oder ein Konzept, sagen wir mal, was wir Unschärferelationen nennen. Ja. Ich weiß. Also, die besagt eigentlich, dass zwei Eigenschaften, komplementäre Eigenschaften, aber sagen wir einfach mal, ja, Eigenschaften geschenkt eines Teilchens nicht gleichzeitig beliebig genau bestimmbar sind. Das bekannteste Beispiel, das liest man immer mal wieder, von so ein paar Eigenschaften, also von einem Eigenschaftspaar, sind beispielsweise der Ort und der Impuls. Also wenn du so willst, Ort und die Geschwindigkeit eines Teilchens. Genau. Das, und man muss dazu auch sagen, das ist nicht gleichzeitig messbar. Und das liegt nicht daran, dass wir nicht in der Lage sind, das zu messen und das irgendwann mal, wenn wir bessere, ja, Messgeräte haben, messen können, sondern das ist einfach nicht möglich. Genau, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da sagst. Man könnte jetzt sagen, okay, ja, sieht man ein, wir können halt nicht so genau hingucken, deswegen wissen wir nicht genau, wo das Teilchen ist und wir wissen auch nicht so genau, welche Geschwindigkeit oder welche Impulse, ja, das Teilchen hat. Aber das Teilchen wird ja schon irgendwo sein, irgendwo sein und eine, genau, Geschwindigkeit haben. Ja. Und da ist das entscheidende, der entscheidende Einspruch, den man machen muss. Die Unschärferelation, über die wir jetzt sprechen, ist eben keine Folge von technischen Unzulänglichkeiten, sondern das ist eine Eigenschaft der Natur. Das Teilchen, wenn man das Teilchen misst und seinen Impuls misst, also, dann ist das Teilchen tatsächlich nicht an einem spezifischen Ort, sondern es ist unscharf verschmiert im Raum eigentlich. Und wie gesagt, das ist eine Eigenschaft der Natur. Und da wird es halt wirklich, um es mal so zu sagen, selbst der liebe Gott wüsste nicht, wo. Mit solchen Konzepten muss man ja vorsichtig sein. Aber das ist eben eine Eigenschaft der Natur. Das Teilchen ist gerade nicht lokalisierbar. Es ist nicht lokalisiert, so muss man sagen. Andersrum, genauso, wenn man sagt, wenn man genau messen kann, wo es ist, also den Ort genau bestimmt und jetzt sagen kann, so, das Teilchen liegt genau da auf dem Tisch an dem Punkt, dann kann man nicht sagen, wie schnell, also mit welcher Geschwindigkeit es sich bewegt. Man kann nur sagen, wie schnell in etwa. Ja, also genau. Ist eine Geschwindigkeit verschmiert. Man kann also, wenn man jetzt Ortsunschärferelation sich anguckt, dann kann man sagen, wo etwas ist oder wie schnell, ja, aber nicht gleichzeitig. Zumindest nur mit einer gewissen Genauigkeit gleichzeitig. Mit einer gewissen Unschärfe. Das halt ist dann, also das kann man mathematisch fassen, die Ungenauigkeit des Ortes mal der Ungenauigkeit des Impulses ergibt das Plancksche Wirkungsquantum, das ist eine sehr, sehr kleine Zahl, aber eine Konstante, und genauer können wir nicht messen. Wir können zwar das eine exakt, oder man könnte sich vorstellen, das eine exakt zu messen, dann wird aber die andere Komponente immer ungenauer oder umgekehrt, oder man misst beides so ungefähr, aber man kommt nicht über diesen Wert des Plancksche Wirkungsquantums. Ich sage immer, das ist eine schöne wissenschaftliche Grundlage, wenn du das nächste Mal von den Herren in Grün angehalten wirst, um mit denen zu diskutieren, ob die dich wirklich mit 120 da gerade in der 30er-Zone gemessen haben. Das heißt, du würdest dann... Ich würde dann argumentieren, woher wollen sie denn wissen, dass ich da war? Ich war mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch nicht da. Das... Dann kannst du nur hoffen, ja, dass der Polizist nicht diesen Podcast gehört hat. Ja, ja. Weil, das heißt, nee, dann wirst du, ich stelle gerade fest, du wirst ihm dann Argumente liefern, warum du recht hast tatsächlich. Ja. Ja. Weil wir darauf will ich jetzt im Grunde genommen hinaus, weil die Frage, das ist ja schon interessant, auf dieser Quantenebene, also in dem Bereich dieser ganz kleinen Teilchen, gilt eben diese Gesetzmäßigkeit, diese Unschärfe-Relation. Ja. Im Makroskopischen, also hier, wo wir leben, eben nicht. Ne? Die Bierflasche steht nun mal da. Genau, es widerspricht unseren Alltagserfahrungen. Ja. Also entweder sehe ich, dass die Bierflasche hier steht, oder ich sehe, wie die sich, weiß ich nicht, vom Tisch Richtung meinen Mund bewegt oder so. Ich meine, die gesamte, die Modelle, die Newton beispielsweise aufgestellt hat. Newton hat sich ja viele Gedanken gemacht über Bewegung, bewegte Körper. Alles geht immer davon aus, dass wir sowohl die Geschwindigkeit als auch den Ort kennen und daraus berechnen können, wie sich der Körper weiter bewegt. Und auch berechnen können, wo er herkam. Genau. Also wir können quasi, wenn wir einmal den Zustand, also man könnte jetzt sagen, so ein Ball, der durch die Luft fliegt oder der geworfen wird, den bezeichnet man als System. Und wenn man sich einen Punkt des Fluges anguckt, kann man sagen, wo er herkam und wohin fliegt. Man kann quasi die zeitliche Entwicklung dieses Systems ist vollkommen klar. Ja. Und auch nur eine Möglichkeit. Das heißt, wir trennen offensichtlich, sind wir im Makroskopischen, können wir Newton zu Rate ziehen, sind wir im Mikroskopischen, im Quantenraum, dann müssen wir die quantenmechanischen Effekte berücksichtigen. Jetzt war die Frage, zunächst mal eine akademische Frage, ob diese Quanteneffekte, also diese Unschärfe, auch im makroskopischen Raum zu messen wäre. Also gibt's Gegenstände, die sich quantenmechanisch verhalten? Kann man ein makroskopisches Objekt eben auch mit dieser Wellenfunktion, die eben die Unschärfe beschreibt, ausdrücken? Und das war lange, also das wurde diskutiert und das wurde lange Zeit als unmögliches Experiment beurteilt. Das kann man nicht messen oder das kann man nicht nachweisen. Und zwei Wissenschaftler haben genau dies gemacht, die haben sich genau an dieses Experiment gewagt. Und also sind zwei Wissenschaftler, Amir Savarinaeni und Oscar Painter von der Caltech University in Kalifornien. Und die haben in einem Interview gesagt, sie haben sich eigentlich nur an das Experiment gewagt, weil sie diese Diskussion um das Experiment nicht kannten. Also die haben sich im Flur getroffen und haben diskutiert, ob sie das nicht machen könnten, und haben dann einfach angefangen. Und haben sich eben nicht groß Gedanken gemacht, ob das funktioniert oder nicht. Jetzt möchte ich erklären, was sie gemacht haben. Als erstes mit einem Bild, wie funktioniert das Experiment im Groben? Das funktioniert ähnlich, wie die NSA uns überwacht, also nicht, dass sie unsere E-Mails lesen, das ist die eine Sache. Aber wenn wir jetzt uns beispielsweise hier in den Raum setzen würden und Geheimnisse austauschen würden, dann würden die draußen sitzen und mit so einem Laser auf die Fensterscheibe halten und die Vibration der Fensterscheibe messen und darüber dann extrahieren, wie die welche Schallwellen hier im Raum sind, und die könnten darüber den Schall eben rekonstruieren. Wie funktioniert das? Nun, wenn der Laser auf die Fensterscheibe trifft und die Fensterscheibe bewegt sich gerade weg vom Laser, in den Raum hinein. Dann würde der Laserstrahl reflektiert, aber leicht rot verschoben. Also der wird etwas langwelliger. Wenn die Fensterscheibe gerade nach außen schwingt, dann wird der Lichtstrahl, wenn man so will, der die Fensterscheibe trifft, so ein bisschen gestaucht, zu höheren Frequenzen, ins Blaue verschoben und reflektiert. Und so kann man die Bewegung der Scheibe rekonstruieren. Nebenbei das gleiche Prinzip, was wir vom Schall kennen, wenn ein Feuerwehrwagen oder so an dir vorbeifährt, wenn er an dir vorbeifährt, wird der Ton tiefer. Wenn er auf dich zukommt, dann werden auch die Schallwellen, wenn man so will, gestaucht, die Frequenz etwas höher und deswegen... Der Doppler-Effekt. Der Doppler-Effekt, genau. Übrigens auch bei Sternen, also auch bei Licht nicht unbekannt. Bei Sternen bestimmt man so die Entfernung. Sterne, die weiter weg sind, entfernen sich auch immer, weil der Raum, also das Universum sich ja ausdehnt, Sterne, die sehr weit weg sind, da dehnt sich viel Raum zwischen uns und dem Stern. Deswegen ist die Rotverschiebung sehr, sehr stark. Die Sterne sind sehr rot und Sterne, die näher zu uns sind, sind nicht so sehr rot verschoben und so kann man erkennen, wie weit ein Stern weg ist. Das war doch auch die Initialzündung dafür, quasi, dass die Leute drauf gekommen sind, dass sich das Universum ausdehnt. Weil egal, wo du hinguckst, genau. Also man könnte ja wenn man wenige Sterne sieht, könnte man ja auch sagen, okay, dann fliegen eben die 6 Dinger weg von uns. Ja, ja. Wenn sich aber alle wegbewegen. Ja. Also sagen wir mal so, wenn die Sterne nur wegfliegen würden, weil es am Anfang irgendwo eine starke Explosion gegeben hat und aus diesem Explosionszentrum fliegen alle weg, dann hätte es zumindest einige Sterne geben müssen, die immer noch auf uns zufliegen. Ja. Da das aber nicht der Fall ist, kann man davon ausgehen, dass sich der Raum ausdehnt. Ja. Genau. Aber zurück. Aber das mit der Astronomie und so überlassen wir den Podcasts, die da mehr Ahnung haben. Da gibt's gute. Reichlich. Okay. Kommen wir jetzt zum eigentlichen Experiment. Also jetzt haben wir nur Prinzip erklärt, dass wir offensichtlich mit dem Laser nachher Bewegungen von makroskopischen Objekten messen können. Ja. In diesem Fall der Fensterscheibe, aber nun haben wir natürlich keine Fensterscheibe gemessen, sondern was anderes. Die haben sich eine kleine, man könnte sagen, makroskopische Brücke angeschaut. Tatsächlich natürlich 10 Mikrometer klein, ja, okay. Jetzt nicht wirklich groß, aber natürlich unter quantenmechanischen Aspekt sind das Millionen und Milliarden von Atomen. Deswegen halt schon riesig. Also 10 Mikrometer lange Brücke. Wie dick ist ein Haar? Ich glaube... Ist das nicht auch so in der Größenordnung? Das müsste ich gleich nochmal nachgucken. Du kannst das mal eben recherchieren, während ich weiterrede. Ja. Jetzt 100 μ vielleicht? Na, das möchte ich natürlich, eigentlich sollte ich das wissen. Ich sag mal 100 μ. Das sind mal diese Alltagsbeispiele, ne? Ich sag mal 100 μ. Ich habe ja sehr dickes Haar. Gucken wir mal, was sagt denn die allseits umfassende Wikipedia? Haardicke, ein normales Haar ist 0,05 bis 0,07 Millimeter dick. Ja, dann kommen wir in die richtige Richtung, ne? Also 70 Mikrometer, ne? Jo. Okay, wir haben jetzt noch eine kleine Brücke. Also kann man sagen, ein Fünftel von einem Haar dick. Ja. Ich möchte nur so, damit man mal alt, also kein Mensch weiß, was ein Müh ist. Ja, du machst nur jetzt hier. Mal, Entschuldige. Jetzt sagen natürlich alle draußen im Lande, das ist ja so klein. Ja, nein. Ja. Ich wollte das jetzt groß darstellen. Ja, Entschuldige. Und du machst mir das hier kaputt. Es ist immer noch dick. Es ist riesig. Also man muss sich überlegen, die Strukturen, die wir auf Computerchips machen, sind viel, viel kleiner noch. Ja. Sind sie. Also sagen wir, 10 Mikrometer riesige Brücke. Riesige, fette Brücke, ja. Und bei höheren Temperaturen schwingt diese Brücke jetzt einfach. Also da sind thermische, also die hat einfach, trägt einfach eine gewisse Energie und die schwingt. Ja. So wie jede Brücke schwingen würde. Jetzt haben die Wissenschaftler zunächst einmal diese Brücke runtergekühlt auf 4 Kelvin Helium. Wir haben flüssiges Helium draufgekippt und auf 4 Kelvin abgekühlt, weil sie wollten jetzt erstmal, dass die Brücke nicht mehr so sehr schwingt. Bei 4 Kelvin schwingt die aber immer noch erheblich. Deswegen haben sie den Rest mit Lasern abgekühlt. Sie haben also mit Lasern draufgeschossen und die Laser, also da gehe ich jetzt nicht so sehr drauf ein, die Laser wirken dämpfend quasi wie so ein Kissen, was dran gelegt wird. Die entziehen dem Ganzen nochmal ein bisschen Energie. Ja. Und Und deswegen wird die Brücke noch kälter und damit kann man die Brücke tatsächlich auf 0 Kelvin absenken, die Temperatur der Brücke. Also 0 Kelvin ist der absolute Nullpunkt. Tatsächlich? Mehr. Genau 0? Also oder so, da, ja. In dem Paper stand im Wesentlichen, also es stand keine nähere Angabe. Sie schrieben halt von 0 Kelvin. Ich vermute mal, wirst du nicht ganz auf 0 senken können, aber geschenkt. Was bedeutet das jetzt, wenn wir bei 0 Kelvin sind? Klassisch, also Newton würde jetzt sagen, die Brücke bewegt sich nicht mehr, weil sie keine Energie mehr hat. Denn nur was Energie trägt, kann sich bewegen, schwingt. Also Newton würde sagen, bewegt sich nicht mehr. Quantenmechanisch sieht das aber natürlich ein bisschen anders aus. Also beispielsweise der Herr Heisenberg würde jetzt sagen, Moment, es bleibt ja diese Ungewissheit, wo die Brücke ist, die Unschärfe eben. Ja. Sie trägt zwar keine Energie mehr, aber sie bewegt sich in ihrer Unschärfe. Also wir wissen nicht genau, wo sie ist. Also irgendwo könnte man sagen, sie schwingt in dieser Unschärfe. Sie ist also irgendwo da, aber wissen nicht genau, wo. Ja. Das nennt man den quantenmechanischen Grundzustand. Ich wollte gerade sagen, das ist die Grundzustandsenergie. Genau, ja. Ich habe das gelernt. Sehr schön, ja. Wir haben eigentlich keine Energie mehr, aber doch haben wir diese Grundzustandsenergie, die in dieser Unschärfe jetzt diese Brücke schwingen sollte. Sie sollte sich also nicht mehr bewegen, weil keine Energie, aber sie ist unscharf und schwingt deshalb. Das Schwingen, über das wir jetzt sprechen, das ist nicht viel. Ja. ist halt in der Größenordnung des, also energetisch in der Größenordnung des Planck'schen Wirkungsgrades. Genau, und das führt zu Auslenkung von einem Femtometer etwa. Oh. 10 hoch minus 15 Meter. Darüber hatten wir neulich schon mal gesprochen. Das heißt, um das mal in Relation zu setzen, das ist 100.000 Mal kleiner als der Radius von einem Atom zum Beispiel. Also da ist nicht mehr viel los, wenn du da hinguckst. Da ist echt wenig los. Also irre schon, dass man sich überhaupt an die Aufgabe macht, da mal drauf zu gucken. Also, aber hallo. Und jetzt kommt was Unerwartetes oder kontraintuitives. Der Gegenstand hat ja jetzt noch eine Energie, das hast du ja gerade schon gesagt. Grundzustandsenergie, aber die kann er nicht mehr verlieren. Weniger geht nicht. Genau. Er ist ja schon ganz unten. Weniger geht nicht. Jetzt kommt das Experiment. Die Wissenschaftler haben jetzt ihren Laser genommen und haben auf diese Brücke geschossen, auf das Objekt geschossen und haben sich die Dopplerverschiebung des Lasers angeschaut. Ja. Also sie schießen drauf. Wenn jetzt normalerweise, also ich rekapituliere nochmal, was ich gerade über die Fensterscheibe schon gesagt habe, bei diesem Bild der Fensterscheibe. Wenn wir schießen mit einem Laser drauf, wird das Laserlicht rot verschoben, also zu niedrigeren Wellenlängen. Dann hat der Laser Energie verloren und Energie abgegeben an das Objekt. Ja. Wird er blau verschoben, hat der Laser oder das Laserlicht quasi Energie gewonnen. Höhere Frequenz, mehr Energie. Aber das darf ja hier in diesem Fall gar nicht sein, das heißt, denn die Brücke kann keine Energie abgeben. Sie hat ja keine Energie, die sie abgeben könnte. Ja. Also haben die Wissenschaftler das gemacht, sie haben mit einem Laser draufgeschaut und haben sich angeguckt, was sie sehen. Klassisch würde man erwarten, oder anders gesagt, sie haben sich die Brücke angeguckt bei einer erhöhten Temperatur, haben dann mit dem Laser draufgeschossen und haben dann abgekühlt. Was würde man jetzt klassisch erwarten? Klassisch die Newton'sche Beschreibung, wenn man so will. Klassisch würde man erwarten, wir sehen eine Rotverschiebung und wir sehen eine Blauverschiebung, weil die Fensterscheibe oder in diesem Fall die Brücke am Schwingen ist. Ja. Wir kühlen ab, bis wir 0 Kelvin erreichen. Nichts schwingt mehr. Dadurch auch keine Verschiebung ins Rote oder ins Blaue, weil die Brücke stillsteht. Wir reflektieren nur noch das Laserlicht, so wie wir es draufgeschickt haben. Das würde man also warten. Die Rotverschiebung und Blauverschiebung sinken beide gleichzeitig ab. Quantenmechanisch allerdings würden wir was anderes erwarten, weil wir ja gerade gesagt haben, gibt keine Energie mehr, die abgegeben werden kann. Das heißt, wir kühlen jetzt diese Brücke ab. Jetzt würde dieser Blauanteil, der blau verschobene Anteil, immer kleiner werden. Ja. Schneller kleiner werden als der rote Anteil. Und irgendwann plötzlich weg sein. Genau. Aber der rote wäre trotzdem noch da. Absolut. Der blaue würde verschwinden, der rote nicht. Und genau das haben die Wissenschaftler gemessen. Das ist ja krass. Also, du misst jetzt also eine schwingende Brücke oder eine in der Unschärfe verschmierte Brücke, die in der Lage ist, Energie aufzunehmen, aber nicht in der Lage, obwohl sie sich bewegt, Energie abzugeben. Die wird aber zwischen zwei Laserpulsen oder zwischen zwei Wellenbergen quasi oder Messpunkten wieder runtergekühlt, weil wenn sie einmal Energie aufgenommen hat, hätte sie ja wieder welche zum Abgeben. Ja, das weiß ich nicht genau, wie das funktioniert. Ich glaube, deswegen ist der Blauanteil nicht komplett verschwunden, sondern weil es auch immer wieder ein bisschen Energie gehabt. Aber das Entscheidende ist diese Asymmetrie zwischen dem Roten. Ja. Also bei einer normalen Fensterscheibe wird's halt erwarten, genauso das Signal, was du dadurch kriegst, dass es in die eine Richtung schwingt, ist gleich mit dem Signal, was du kriegst, weil es in die andere Richtung schwingt. In dem Fall siehst du aber diese Asymmetrie, dass der Blauanteil geringer ist. Und da sind wir wieder bei den Quantentheorie, besteht ja aus Wahrscheinlichkeiten. Vorher, klassisch gesehen, beziehungsweise wenn die ja doch am Anfang, wenn die Brücke noch viel Energie hat, ist die Wahrscheinlichkeit für eine Rotverschiebung genauso groß wie für eine Blauverschiebung, weil sowohl Energie aufgenommen werden kann, als auch abgegeben werden kann, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit für beides in etwa gleich groß ist. Je näher du dem Nullpunkt kommst, desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Energie halt abgegeben wird, oder? Wobei die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Energie aufgenommen wird, sich ja nicht verändert, weil du irgendwann nicht, an dem Punkt Null angekommen bist, wo halt nichts mehr abgegeben werden kann. Also das Erstaunliche finde ich halt, die Brücke schwingt, genauso wie die Fensterscheibe jetzt hier in diesem Raum. Der Mechanismus, warum die schwingt, ist aber ein anderer. Und deswegen, weil wir im Grundzustand sind, ist eben dieses unschärfe Schwingen, wenn du so willst. Also das Verschmiertsein in der Unschärfe, die du messen kannst mit diesem Verfahren oder nachweisen kannst, an einem makroskopischen Objekt, da eben an dieser Brücke. Und das ist halt das erste Mal funktioniert an einem makroskopischen Objekt. Also einem so großen Objekt, okay, das ist dann in einem absoluten Nullpunkt so, dass die Brücke eigentlich, also die schwingt in dem Sinne ja nicht mehr, wie man sich jetzt klassisch ein Schwingen vorstellt, sondern der Ortszustand ist so weit verschmiert, dass sie zwar noch Energie aufnehmen kann, aber keine abgeben kann in diesem Zustand, solange sie in diesem Zustand ist. Wenn sie einmal Energie aufgenommen hat, kann sie die natürlich auch wieder abgeben, aber also man hat im Grunde genommen nachgewiesen, dass sie nicht stillsteht in diesem Grundzustand. Beziehungsweise nicht an einem definierten Ort ist. Ja, genau, so sollte ich sagen. Ja, genau. Das ist besser, ja. Aber da selbst, also ich meine, wir haben uns Quantenmechanik-Vorlesungen angehört und so weiter, aber man merkt sehr schnell, dass man da an Grenzen des Vorstellens gerät. Also du siehst ja, diese Wissenschaftler haben ja gesagt, sie hätten, oder andere hätten ihnen gesagt, das ist ein unmögliches Experiment, das ist nicht durchzuführen, das wird man nicht messen können. Du siehst selbst Leute, die sich damit beschäftigen, sind sich uneins über die Effekte, die dann auftreten. Ja. Das macht's halt spannend in gewisser Weise, die Quantenmechanik. Und die Sache ist da ja auch die, also das ist, man kann Theorien aufstellen mathematisch und gucken, wie weit das die Wirklichkeit beschreibt. Das geht ja immer nur in gewissen Grenzen, so gut die Theorie auch immer sein mag. Was genau sich abspielt, weiß man nicht mit hundertprozentiger Sicherheit. Man kann ein Modell immer nur so weit machen, dass die Realität, die Experimente, die wir machen, halt beschreibt, so gut es geht. Und das Problem, das wir jetzt bei der Quantenmechanik bekommen, ist, dass wir da in so kleinen Dimensionen sind und auch die Natur sich da so schräg verhält, dass man nicht mal eben die Box aufmachen und reingucken kann, was denn da wirklich passiert. Sondern, also es ist jetzt nicht so, wie wir es ja schon gesagt haben, dass das so klein ist, wir können es nicht mehr sehen und bauen jetzt ein Mikroskop, womit wir es dann mal sehen können, sondern es geht einfach nicht mehr. Es ist eine Eigenschaft der Natur offensichtlich. Und diese Eigenschaft wurde hier halt nachgewiesen. Und das Schöne an der Quantenmechanik ist, das ist noch eine der nicht ganz so schrägen Eigenschaften in der Quantenmechanik. Genau, das ist eine schöne Ausleitung des Themas quasi. Ja. Das war der erste Streich quasi. Ja. Wir werden uns in den nächsten Wochen dann immer mal wieder ein quantenmechanisches Thema vornehmen. Da kommen wir noch zu Eigenschaften wie Superposition, Quantensprünge, also Tunneln, über die wir sprechen müssen. Quantencomputer werden wir sicherlich irgendwann mal anreißen. Ja. Aber ich denke, das war für einen Einstieg ganz schön. Ich fand das Experiment spannend. Ich muss noch eins erwähnen und das verlinke ich auch. Ich bin ehrlich gesagt auf dieses Thema gekommen, ursprünglich über ein animiertes Video von unserem sehr beliebten von dieser sehr beliebten oder von uns sehr geliebten Webseite PhD Comics, ja. www.phdcomics.com. Der gute, ich weiß gar nicht, wie heißt der Zeichner? Kannst du das? Ich hab keine Ahnung. Aber ich kann's mal schnell Herr googeln. Cem, ich hab's hier stehen, aber ich weiß nicht, wie ich es ausspreche. Ah, okay. Jorge Cem. Okay. Klingt jetzt nicht so super. Ne? Nee, so also wie ich weiß leider nicht, wie sein Name ausgesprochen wird, aber jedenfalls ist er ein sehr begabter Zeichner, der auch ausgesprochen gut das Leben am Campus, ja. das Leben als Postdoc oder als PhD-Student, als Doktorstudent, Doktorand wiedergibt. Unbedingt lesenswert, wer irgendwie was mit der Universität zu tun hat, unbedingt lesenswert. Allerdings, ja, in diesem Fall hat er sich eben an die Quantenmechanik zeichnerisch gewagt. Er hat eben diese zwei Autoren interviewt und dazu ein animiertes Comic quasi gezeichnet. Dieses Video ist auch ausgesprochen sehenswert. Das werde ich auch mal verlinken. Das kann man sich dann mal angucken. Aber wirklich ganz toll, wie ich finde. Da gibt's auch eins zu Quantencomputern. Das war auch letztens. Ja, guckt euch das bitte noch nicht an, dann kann ich nachher daraus das nächste Thema machen. Ja. Genau, ja. Da gibt's kein Video zu Quantencomputern. Das ist nur ein Gerücht. Ja. Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Ja, das war mein erstes Thema. Du, fand ich schön, ja. Alle Leute, die jetzt bei der Quantenmechanik eingeschlafen sind, wirst du jetzt wieder wecken und zwar ja, mit Kaffee, wie ich hoffe. Ja, dazu möchte ich aber kurz nochmal anmerken, mein zweites Thema nachher wird diesen Quantenmechanikfaden nochmal aufgreifen. Vielleicht hätte ich das vorher mit dir ansprechen sollen. Quantenmechanik 2000, wie es früher beim, wie hieß diese Sendung? Mit Wim Tölke? Hast du die noch geguckt? Nee, dafür bist du zu jung, ne? Ich überlege gerade, welche meinst du denn? Der große Preis. Hieß die so? Der große Preis? Das kann sein. Vielleicht in meinen ganz, ganz jungen Jahren. Mit, ist egal. Der alte Mann erzählt wieder vom Schwarz-Weiß-Fernsehen. Ja, wir hatten damals auch noch einen das kenne ich noch. Wir hatten Schwarz-Weiß-Fernseher ungefähr so groß mit so Druckknöpfen an der Seite. Da gab es noch keine Fernbedienung für. Pass auf, jetzt erzählt der alte Mann eine Geschichte. wir hatten ja nichts. Wir waren so arm, dass, ja gut, vielleicht waren wir nicht ganz so arm, aber meine Eltern waren geizig. Ja. Zumindest waren sie nicht bereit, für Fernsehen Geld auszugeben. Kanntest du doch den Effekt, die alten Schwarz-Weiß-Fernseher oder die alten Röhrenfernseher, die haben ja mal so geflimmert. Da ist das Bild so von unten nach oben gelaufen, wenn der Elektronenstrahl noch nicht synchronisiert war. Ja. Mit. Das führte dazu, dass das Bild eben so nach oben weggelaufen war. Man konnte eben das Bild nur kurz sehen. Unser Fernseher war dann so ein bisschen kaputt, sagen wir mal. Und das hat sich so geäußert, dass die ersten 15 Minuten musste der warm werden. Da lief das Bild immer so durch, von oben nach unten. Und nach 15 Minuten war es gut. Dann konnte man Fernsehen gucken. Das hat meine Eltern nicht veranlasst, einen neuen Fernseher zu kaufen, sondern mein Vater hat mir beigebracht, wie ich die ersten 15 Minuten blinzelnd, also so blinkend, weißt du, Augen auf und zu machen, vom Fernseher saß, damit ich immer nur das stehende Bild gesehen habe. So arm war meine Jugend. Ja, schön. Meine Eltern erzählen auch gerne die Geschichte, wie Freunde aus der Schule nach Hause zu mir nach Hause kamen und völlig verwundert waren, dass es Schwarz-Weiß-Fernseher gibt. Wir hatten den auch noch sehr lang. Ja, okay. Wir wären auch damals schon gute Freunde gewesen. Ja, genau. Wenn ich nicht schon in der weiterführenden Schule gewesen wäre. Ja. Ja. Ja. Okay, kommen wir zum Thema Nummer 2. Mit dem Titel Den schwarzen Tod mit Milch bitte. Ich habe große Sorgen, dass du mir hier den Kaffee nachhaltig verdirbst. Und wie du richtig erkannt hast, geht es um Kaffee und nicht um die Pest. Ach, letztes Mal habe ich das Fleisch madig gemacht. Ja, jetzt, du weißt, du kannst nichts mehr essen und trinken. Nix. Jetzt machst du uns, solange du mir nicht ans Bier gehst. Nicht komplett. Also erstmal, worum geht's überhaupt? Die Frage, die ich teilweise beantworten möchte, oder wozu es diverse Studien gibt, ist relativ einfach: Kann Kaffee töten? Und zwar übermäßiger Kaffeekonsum. Ist das, wie ungesund ist das Ganze? Kaffee ist ja ein Getränk, das wir alle sehr lieben und schätzen. Du weißt, dass ich Hypochonder bin, wegen, ne? Also es kann zum Sendungsabbruch kommen, wenn ich hier Nee, ich habe ja mehr als eine Studie dazu gelesen. Ja, Gott sei Dank. Ja. Und wie es halt bei Studien so ist, ist immer die Frage, wer die in Auftrag gegeben hat. Ja, ne? Genau. Dann gib mir gleich die von, von der Krönung. Hat die Krönung von Jakobs eine Studie in Auftrag gegeben? Die hängen da garantiert mit drin. Okay. Aber da wette ich sowas von drauf. Und zwar haben wir geht's um ein Paper, über das ich gestolpert bin, das den Kaffeekonsum von vielen Menschen untersucht hat. Und zwar ist das ein Paper, Association of Coffee Consumption with All Cause of Cardiovascular Disease Mortality. Kurz gesagt, mir wird schon schwummrig. Ja. Kurz gesagt, hat dein Kaffeekonsum oder hat der Kaffeekonsum von Menschen Auswirkungen auf die Sterblichkeit der Menschen? Gerade in Bezug auf kardiovaskuläre Erkrankungen, das heißt irgendwie so Herz-Kreislauf-Zeug, so Bluthochdruck und so weiter. Yeah. Und dafür haben Leute von den Mayo-Kliniken, also die, ich hatte zuerst nur Mayo-Klinik gesehen, bis ich das dann mal ein bisschen genauer gegoogelt habe. Mayo-Klinik ist nicht eine Klinik, sondern das ist eine Organisation, die mehrere Kliniken betreibt. Aha. Ja. In Amiland sehr bekannt. Den Namen habe ich auch schon mal gehört. Mayo ich ehrlich gesagt nicht. Weil das ist nicht? Also, Mayo Clinic? Das ist so die Klinikmafia in Amerika. Ja, oder? So in etwa. Mayo Clinic. Wie auch immer, die sind wohl weltberühmt, diese Mayo Clinic. Wie auch immer. Auf jeden Fall haben die am 19. August diesen Jahres ein Paper rausgehauen mit besagten Namen. Die netten Herren, die da vertreten sind, sind, jetzt kommt's wieder. Ich lese nur ein paar vor. Jungsiu Liu, Xi Mei Sui, Carl J. Levy und andere. Ich sage einfach noch und andere sind eine Menge. Und die haben halt ein paar Personen sich über eine längere Zeit angeguckt, geguckt, was sie an Kaffee trinken, guckt, wann die gestorben sind. Und zwar haben die in dieser Studie 43.727 Patienten gehabt. Also Teilnehmer. Wie viel, sag bitte nochmal? 43.727. Okay. Das ist, wie man dann immer so schön sagt, signifikant. Signifikant, ja. Aber auf die Studie kommen wir gleich noch ein bisschen genauer zu sprechen. Zusammen haben diese Personen ein Gesamtlebensalter in diesem Studienzeitraum erreicht von 699.632 Jahren. Gut, da müsste ich jetzt mal runterrechnen, ja. Ob das viel ist oder wenig. Die Altersspanne, die abgedeckt wurde in dieser Studie, reicht von 20 bis 87 Jahren. Was auf jeden Fall signifikant ist an der Studie, haben deutlich mehr Männer teilgenommen als Frauen, weil von den etwas über 43.000 sind nur 9.800 Frauen. Okay. Also gerade mal knapp ein Viertel. Warum? Ich habe keinen Schimmer. Vielleicht, weil die sich seltener für sowas hergeben. In der anderen Studie, die ich recherchiert habe, da verhält es sich genauso. Da sind es auch deutlich weniger Frauen. Okay. Warum auch immer. Die Frage ist, was ist rausgekommen, beziehungsweise wie sind die weiteren Eckdaten dieser Studie? Die Studie lief in einem Gesamtzeitraum von 1971, vom 3.3.1971 bis zum 30.12.2002. Also weite Lebensspanne, also weite Altersspanne, langer Zeitraum. Ich meine, man möchte ja auch sehen, wie viele sterben oder ob überhaupt jemand stirbt und wie der Kaffeekonsum ist. Die haben alle Patienten eingehend untersucht am Anfang, geguckt, wieso die Blutwerte sind und so weiter und haben die interviewt nach ihren Kaffeetrinkgewohnheiten. Mhm. Und haben die in verschiedenen Kategorien eingeteilt, von der vom Kaffeekonsum her. Und das ging, ich mache lieber mal woanders weiter. Und die haben in diesem Zeitraum jetzt kommt so ein Ding, was hier erwähnt wurde, 17-Year Median Follow-up. Ein 17 Jahre Median Follow-up. Da ist jetzt die Frage, was man da drunter versteht, was das sein soll. 17 Jahre Median Follow-up, konnte ich mir nichts drunter vorstellen, was das sein soll. Ein bisschen gegoogelt, in der Statistik ist das ein Wert, also dieses Median Follow-up, ist das ein Wert, der was übers Mittel aussagt und so weiter und so weiter. Aber Mediziner, wie sie es häufig machen, haben da ihre ganz eigene Interpretation, was okay. das ist. Und zwar bezeichnen die als dieses Medien-Follow-up die Nachbehandlungszeit beziehungsweise die Beobachtungszeit nach der, also nach der Erkrankung zum Beispiel. Hm. Hier wäre jetzt die Frage, was die genau damit meinen, weil nach der Studie kann nicht sein, weil es ging bis 2002. Aber ich denke mal, das ist eine gute Frage, was sie damit meinen. Auf jeden Fall in diesem 17 Jahre Medien-Follow-up, ich nehme einfach mal an, das ist dieser Zeitraum im Großen und Ganzen, in dem die, vielleicht kann da mir auch noch mal jemand erklären, was das genau sein soll. Ich bin mal wieder begeistert von deiner Vorbereitung. Also, nee, das habe ich wirklich lange. Tut das was zur Sache? Ja, da tut was zur Sache. Und zwar ist in dieser Zeit gab es insgesamt halt Tote, diverse. Ja, okay. Ja? Und zwar 2512. Tote. Also halten wir einfach fest, scheiß auf diesen 17-Year-Medien-Follow-up. Es sind in diesem Studienzeitraum sind 2512 Leute gestorben. Ja. 87,5% davon Männer. Ja. Ja, finde ich jetzt... Wie war das Verhältnis Männer zu Frauen nochmal in der Studie? Frauen haben circa ein Viertel gemacht. Okay. Ja. Dann ja. wird mir schon mulmiger ja, jetzt hier. Ja. Okay. 804 davon durch kardiovaskuläre Erkrankungen. Das sind 32% von denen, okay. die erkrankt sind. Und das Ganze hat man analysiert, auf wer da gestorben ist, ob es Männlein war oder Weiblein, halt nach Alter noch ein bisschen aufgeteilt und so weiter. Und man hat herausgefunden, es gibt einen Zusammenhang zwischen Sterberate und Kaffeekonsum. Bei Männern generell. Okay. Und zwar hat man eine erhöhte Sterblichkeitsrate bei Heavy Usern quasi, also bei Leuten, die viel Kaffee trinken. Und zwar reden wir hier von 28 Cups a week. Drei pro Tag? Da wird mir schon wieder. Naja, es sind vier pro Tag. 28 klingt erst viel, ne? 28 die Woche, aber dann nee. 4 pro Tag. Nee, 4 sind pro das. Tag genau. finde ich gar nicht so viel. Das sind 4 pro Tag. Die Deutschen trinken im Durchschnitt übrigens 3,1 oder 3,2 Tassen pro Tag. Also, ich würde mal vorsichtig sagen, ja, auf 3 komme ich. Ja, ich bin locker bei 3 bis 4. Ich trinke tatsächlich am Wochenende etwas weniger, würde ich sagen. Kaffee, da trinke ich morgens manchmal vielleicht nachmittags einen Kaffee oder Espresso, aber ich trinke hier auf der Arbeit auf jeden Fall auch mehr. Also ich trinke eigentlich morgens, ich bin ja der Erfinder des Duschkaffees. Ich mache mir morgens einen Kaffee und gehe damit unter die Dusche. Das ist kein Witz. Und dann. Also was hatten wir bei uns in der WG auch? Das war bei uns nur das Duschbier. Ja, deswegen sitze ich auf der Seite des Schreibtisches. Ich habe ja noch Zeit. Ja, also in der Woche, glaube ich, komme ich fast auf 4. Okay, das heißt, ich tue mir da nichts Gutes, mit anderen Worten. Nee, das wird noch schlimmer. Oh. bei Männern halt generell und bei Männern und Frauen unter 55 Jahren hat man das auch festgestellt. Also bei Frauen generell nicht so sehr, aber bei jungen Frauen. Bei Älteren halt weniger. Das heißt, besonders gefährdet ist die Gruppe Mann unter 55. Bin ich ja fast rausgerutscht aus der Gruppe. Da bist du noch ein bisschen vorweg, oder? Hier ist auch noch, die Deutschen trinken zwar auch 3, irgendwas Tassen pro Tag, aber die National Coffee Drinking Study, sowas gibt's in Amerika, und zwar von der National Coffee Association. Wenn du das in einem Satz liest, ne, die National Coffee Drinking Study der National Coffee Association. Man meint, es war eine geile Visitenkarte. Ja, super. Ne? Sagt aus, dass 64% aller Amis trinken Kaffee jeden Tag und zwar im Durchschnitt auch 3 Tassen am Tag. Ich bin scheint so ein, weiß nicht, Mittelwert wahrscheinlich generell im westlichen Ländern zu sein. Kommen da noch viele Daten oder kann ich jetzt anfangen, die Studie zu zerreißen, um dann... Ja, kannst du. Ich wollte das aber selber auch noch tun. Ach so, okay. Was hättest du denn so anzumerken an der Studie? Gibt da diverse Sachen? Grundsätzlich finde ich jetzt erstmal komisch, Kaffeekonsum in Tassen zu berechnen, weil ich denke, also gerade wenn ich Amerikaner mit Europäern vergleiche, fallen mir da schon deutlich auf, dass Kaffees ja sehr unterschiedliche Formate haben können. Die Amerikaner laufen ja immer mit so... Eimern rum. Die Italiener mit so kleinen. Und die Stärke spielt natürlich eine, vermutlich. Also die, was heißt denn hier eigentlich Kaffee? Ne? Reden wir von, ja. ist das Problem Koffein oder ist das Problem die Bitteraromen, die vielleicht auf den Magen schlagen? Das frage ich mich halt. Ja, und kann ich es also mit Geld kompensieren? Kaufe ich mir einfach eine gute Kaffeemaschine, die dann vielleicht schonender brüht, um meine Lebenszeit wieder zu verlängern? Ja, das sind alles sehr gute Fragen, die auch diese Studie halt wirklich in Frage stellen. Ich muss sagen, ich war erstaunt, viele Studien zu Kaffeekonsum und Tod. Ich habe immer gedacht, Haben auch eine Menge statistische Mathematik, also eine Menge Mathe benutzt, um da irgendwie eine Menge rauszurechnen, irgendwelche Faktoren, statistische Faktoren rauszurechnen. Aber die haben ein paar entscheidende Sachen, finde ich, auch nicht gemacht, beziehungsweise anders gemacht oder konnten die nicht machen, weil es viel zu aufwendig wäre bei der großen Teilnehmeranzahl. Und zwar der heftigste Kritikpunkt, finde ich, ist, die haben einmal gefragt, wie viel Kaffee man trinkt. Am Anfang. Okay, das ist natürlich auch ein Problem. Ja. Häufig ist das Problem natürlich auch Selbsteinschätzung. Natürlich, also natürlich. Wie schätzt du dich, wenn ich jetzt mal so locker sage, vier Tassen, dann ist die Frage, ob das wirklich vier Tassen sind oder ob ich die nur so einschätze. Also, und das war mir jetzt gar nicht so klar, wenn die wirklich nur einmal am Anfang gefragt haben, wie du schon sagst, der Konsum kann sich ja deutlich geändert haben über die Jahre. Ja. Also steht in der Studie steht drin, dass die halt die Leute interviewt haben und dann untersucht haben. Es wird nirgendwo erwähnt, dass die nochmal gefragt wurden. Mhm. Deshalb gehe ich davon aus, dass die nur einmal gefragt wurden. Ja. Ist bei einer Teilnehmerzahl von fast 50.000 Leuten auch nicht verwunderlich zwingend. Mhm. Also ich meine, das ist ja ein riesiger logistischer Aufwand, ne? Die halt regelmäßig zu interviewen, hallo, wie sind ihre Kaffeetrinkgewohnheiten? Ja. Ja. Da haben wir es, gerade bei dieser langen Zeit kann sich halt der Kaffeekonsum stark ändern, also extrem stark. Gerade im fortschreitenden Alter, wie wir gerade ja schon gesagt haben, hier auf Arbeit trinken wir, also ich zumindest trinke hier auf Arbeit extrem viel Kaffee. Mhm. Wenn ich jetzt nächstes Jahr in Rente gehe und mehr zu Hause bin, werde ich garantiert weniger Kaffee trinken. Ja. Oder und ja, genau. Ist Kaffeekonsum, also was in anderen Studien auch festgestellt wurde, ist, dass Leute mit starkem Kaffeekonsum zum Beispiel auch eher dazu neigen zu rauchen. Ja, stimmt. Genau. Und das hat ja auch Einflüsse noch drauf. Ich meine, die haben auch in der Studie hier Raucher und so weiter mit berücksichtigt, aber halt nach der Befragung im weiteren Lebenslauf, wenn die Leute noch angefangen haben zu rauchen und ähnliches, trifft die, also kommt ja auch nochmal dazu. Wie du schon gesagt hast, die Kaffeestärke ist enorm wichtig. Gerade bei jungen Leuten, die viel Kaffee konsumiert haben, kann man eventuell davon ausgehen, dass die eventuell auch deutlich mehr Stress hatten als ältere Leute, irgendwo in der Rente sind. Das sind halt alles Faktoren, die nicht berücksichtigt also wurden. Also mit anderen Worten, wir halten fest, eine sehr interessante Studie, die uns zumindest vielleicht schon mal den Hinweis gibt, dass wir es nicht übertreiben sollten mit dem Kaffeekonsum. Ja. Aber wir haben genug Argumente, warum wir uns das schönreden können. Ich kann dir noch ein Argument liefern. Gut. Eins möchte ich nämlich noch kurz erwähnen. Und zwar gab es noch eine Studie von 2012, ein Jahr vorher. Ist erschienen im New England Journal of Medicine. Befragt bzw. untersucht wurden dabei noch mehr Menschen. Und zwar 229.119. Also eine runde Viertelmillion, kannst du sagen. Davon diesmal ungefähr die Hälfte Frauen. Mhm. Also ein bisschen repräsentativer, was halt die Geschlechterverteilung angeht. Dafür war das Alter kleiner, und zwar nur 50 bis 70. Also gerade die älteren Leute hat man sich genau angeguckt. Und da hat man genau den umgekehrten Effekt festgestellt, dass hoher Kaffeekonsum gesund ist. Ja, sehr gut. Ja, da frage ich mich, ob diese Studie eventuell von der National Coffee Association in Auftrag gegeben wurde. Aber wie ich ja vorhin schon gesagt habe, es gibt viele Studien. Und wenn man ein gewisses Ergebnis erwartet, kann man sich die passende Studie dazu suchen. Es gibt eine, garantiert. Gut. Wir verlinken nur die zweite. Ja, natürlich. Wir wollen ja, dass die Welt besser wird und schöner. Ein sehr schönes Thema, auch wenn ich natürlich hier schon wieder ein bisschen unruhig werde. Kann ich verstehen. weil ich als Hypochonder natürlich überhaupt nichts davon hören möchte, dass ich mich ungesund ernähre. Du hast vor einigen Minuten den Wasserkocher hier angeschaltet. Was hat es damit auf sich? Das ist für unser Experiment. Tatsächlich. Du wirst aber... Was ist der Hintergrund des Experimentes? Der Experiment, Titel habe ich diesmal vergeben, und zwar passend zu meinem ersten wissenschaftlichen Thema: ist doch alles kalter Kaffee. Was ist das denn für eine... Es geht um Kaffee. Eine perfide Kackscheiße. Ja. Du erzählst mir erst, wie ungesund Kaffee ist, und jetzt machst du Kaffee? Ich habe dir auch nachher gesagt, dass er nicht so ungesund ist. Du bist doch nah an 55, hast du ja vorhin gesagt. Ich bin verzweifelt. Ja. Du bringst mich noch ins Grab. Das war der Plan von Anfang an. Also du hast, das Wasser kocht auch mittlerweile, du hast kochendes Wasser. Und ich sehe, du hast ein, das nennt man French Press oder... Ich hab keine Ahnung, wie man das nennt. Das ist die gute Bodum-Kanne. Also jedenfalls eine Kanne, in die man heißes Wasser kippt und dann... Kaffee rein, Wasser drauf, Stempel oben drauf, und dann lässt man den Kaffee ein bisschen ziehen, je nachdem, wie stark man ihn haben möchte, und drückt dann diesen Stempel runter, um das Kaffeepulver Kaffeemehl nach unten zu pressen. Das hast du jetzt auch gemacht, also nicht das Pressen, sondern du hast jetzt Wasser in diese Kanne eingefüllt. In die Kanne, genau. Und jetzt da ist Kaffeepulver auch drin. Ich würde sagen, lang ziehen muss er nicht. Die Frage ist ja erstmal, worum geht's überhaupt in unserem Experiment? Genau, ja, ich wollte gerade sagen, jetzt mal abgesehen von dem perfiden Plan, der du mich hier beseitigen willst, offensichtlich. Ja. Es geht um Folgendes, und zwar die Frage, die sich auch schon viele Leute gestellt haben. Also mir geht das häufig so: ich bin morgens pflichtbewusst, stehe ich auf, gehe duschen, will schnell zur Uni kommen, will schnell noch einen Kaffee runterstürzen, verbrenne mir dabei fast regelmäßig die Fresse. Da ist die Frage, wie bekommt man den Kaffee am schnellsten kalt? Ich trinke meinen Kaffee gerne mit Milch, wie man vorhin schon gesagt hat. Du ja auch. Ich mit mehr Milch, du mit weniger. Die Frage ist, wie kriege ich meinen Kaffee schnell trinkkalt? Ja. Wenn ich Leute zu Gast habe, die ich schnell loswerden möchte, wie sorge ich dafür, dass deren Kaffee schneller kalt ist als meiner? Die Frage ist ja, wenn ich einen heißen Kaffee habe und Milch da reinpacke, kühlt der Kaffee ja ab. Weil ich eine Heißflüssigkeit habe, eine kühlere reinkippe. Ja. Das heißt, die gesamte Mischung wird irgendwo so ein Mittelding zwischen den beiden sein. Ja. Die Kaffeetasse an sich, also der Kaffee an sich, kühlt aber auch von alleine schon ab. Ne? Ja. Die Frage ist, hat das eine Auswirkung darauf, wann ich die Milch da reinkippe? Nehme ich den schwarzen Kaffee, kippe sofort die Milch da rein und lasse ihn kalt werden? Oder lasse ich den Kaffee erst ein bisschen schwarz stehen, kippe dann die Milch rein und gucke, ob er dann plötzlich, wenn er schon ein bisschen abgekühlt ist, durch die kalte Milch, die ich da reinkippe, nochmal schneller abkühlt? Aha, ja, das ist natürlich interessant. Ja, ja, hat auch einen gewissen Nutzwert für mich, weil üblicherweise mache ich mir hier im Büro einen Kaffee, lasse ihn dann stehen und vergesse ihn und trinke dann üblicherweise den Kaffee kalt. Ja, das passiert mir auch. Und dann könnte ich halt vielleicht mit den Erkenntnissen, die du mir jetzt hier präsentierst, könnte ich vielleicht die Milch nicht sofort reinkippen, sondern warten. Dann bleibt er vielleicht länger heiß oder eben nicht. Das wirst du jetzt gleich klären. Ja. Und ich könnte also dann doch vielleicht in Zukunft einen heißeren Kaffee genießen. Ich bin gespannt. Mit etwas Glück als Milch hab ich hier mal so... Wenn es überhaupt einen Unterschied macht. Ne? Man könnte jetzt auch sagen, warum sollte das einen Unterschied machen? Wir haben zweimal den gleichen Kaffee und zweimal... gleiche Milch. Gleiche Milch. Gleiche Temperatur, ja. Gute Frage. Macht es einen Unterschied? Höchstwahrscheinlich ja. Ja, warten wir mal ab. Also ich... Ja, wäre ja sonst langweilig, oder? Okay, dann... Hast du einen Tipp, aber ich frage dich gar nicht. Ich würde sagen, wir starten einfach mal. Master of Ceremony. Erstmal habe ich hier unseren Kaffee und zwei Tassen aus... Der Ikea... sowas Günstiges wie Ikea gibt's hier im Netzgebäude nicht. Sowas Witziges, hast du gesagt? Sowas Günstiges. Ach, Günstiges, ja. Ich gieße einfach erstmal in eine Tasse Kaffee. Ja, ich Kaffee Nummer, ich dokumentiere. Eins. Und Kaffee Nummer 2. Ich lasse noch ein klein bisschen Platz für Milch. Die Tassen sind gleich groß und sind auch von der gleichen Bauart und auch in der gleichen Höhe befüllt. Also das macht keinen Unterschied. oder sollte keinen machen. Und bevor ich jetzt noch mehr laber und der Kaffee von alleine kalt wird, ich habe hier so ein Infrarotthermometer, das wir auch schon mal benutzt haben. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Und der Kaffee hat jetzt noch eine Temperatur von... Dein Zeolith-Experiment. Ach genau, das Zeolith-Experiment. Frühstück in der Hölle. Ja, richtig. Er hat jetzt noch eine Temperatur von ungefähr 72 Grad. Also 72,7. Ah, schönes Foto. Ja, ich dokumentiere und, hier alles, deswegen bin ich gerade so kurz abgelenkt. Es ist in beiden Tassen gleich. Ja. Und in die linke Tasse kippe ich jetzt den Kaffee, die Milch. Und zwar diese handelsüblichen Milchpöttchen. Und zwar zwei Stück. Genau, diese umwelttechnisch desaströsen, ja, kleinen Päckchen. Die passen zu den Nespresso-Kapseln. Wenn schon Umweltschwein, dann richtig. So. Jetzt haben wir einen, also in einer ist jetzt Milch, in der anderen genau. Noch nicht. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, lassen wir das Experiment jetzt in gewisser genau, Weise ruhen. Das lassen wir jetzt 5 Minuten stehen, würde ich sagen. Schauen. Und dann kippen wir in die Tasse, wo jetzt noch keine Milch ist, die Milch und schauen dann, genau. Wie sich die Temperaturen unterscheiden, wenn sie sich denn unterscheiden. Genau. Ich stelle dafür mal eine Stoppuhr. Ach, da brauchst du nicht. Ich würde vorschlagen, wir ziehen ein Video vor. Oder hast du uns jetzt irgendwelche Erkenntnisgewinn haben wir jetzt noch nicht, ne? Erkenntnisgewinn haben wir noch nicht. Dann spiele ich mal ein Video ein, was ich eh noch vorbereitet hatte. Heisenberg, da wir schon über die Quantenmechanik heute gesprochen haben. Dann spiel mal. Ist ein Autotune? Nein, ist kein Autotune. Ja. Ich glaube, Heisenberg kommt auch nur ganz kurz drin vor. Aber das Lied behandelt eben die Uncertainty Principle. Also die Unschärfe. Die Unschärfe, die wir gerade schon behandelt haben, genau. Ja, hören wir mal rein. Oh Gott. When I walk on by, people be giving me the Nobel Prize. Because things in Schrodinger's cat, looking like a boner in this hat, yeah. This is how I roll, I put the party back a party call. It's about uncertainty, my principle just can't be beat, yeah. Girl, look at those quanta. Girl, look at those quanta. Girl, look at those quanta. They're disturbed. Girl, look at those quanta. Girl, look at those quanta. Girl, look at those quanta. They're disturbed. When I measure a quark, yeah, this is what I see. I get the exact location, but not velocity. I've got physics in my brain, and I ain't afraid to show it. Show it, show it, show it, show it. It's quantum, I can't know it. It's quantum, I can't know it. This is my equation, it helps explain the fine relation between the properties of position and momentum and uncertainty. What? This is how it goes, you can't know one, but you can't know both. Word to your mother, the measurement of one affects the other. Wow. Girl, look at those quanta. Girl, look at those quanta. Girl, look at those quanta. They're disturbed. Girl, look at those quanta. Girl, look at those quanta. Girl, look at those quanta. They're disturbed. When I measure a quark, yeah, this is what I see. I get exact location, but not velocity. I've got physics in my brain, and I ain't afraid to show it. Show, show, show, show. It's quantum, I can't know it. Ja, vielen Dank, Heisenberg, für diese Geräuschbelästigung. Ja, anders kann man das auch nicht nennen. Ja, ist jetzt meine Strategie, wie ich dich wieder in die Autotunes kriege. ich bettel ja schon fast darum. kam der nette Herr aus Indien? Klang ein bisschen Die Stimme klang komisch. Ja, ne? Ja, genau. Aber es ist Werner. Werner Heisenberg. Also Werner Heisenberg kam aus Würzburg. ich weiß auch nicht, ich fand seine Artikulation auch... jetzt hätte ich bald undeutsch gesagt. Ich bin ja selber über mich etwas erschrocken. Meine Güte. Das so kurz vor der Wahl. Meine Güte. So. Dein Experiment läuft noch. Ja. Das gibt mir vielleicht Gelegenheit, noch eine kleine. Ja, muss ja nicht. Muss halt unbedingt um. Ach, ich weiß, nach 5 Minuten. Ich glaube nicht. Ja. Guck mal, hast wenigstens einen Grund, ja. Wenn das nicht klappt, ja. Kannst du genau. Auf mich schieben. Ich habe nämlich noch quasi einen kleinen Nachtrag zu der zur letzten Sendung. Lass mich kurz notieren, wo wir hier gerade in der Sendung sind. So. Ich habe in gewisser Weise nochmal einen Nachtrag. Wir haben ja in der letzten Sendung habe ich uns ja ein wenig den Fleischkonsum madig gemacht. Ja. Ich finde diese Redewendung im Zusammenhang mit Fleisch nochmal extra eklig, muss ich sagen. Also Fleisch mit Fleischbeilage. Genau. Ja. Dazu bin ich über eine Meldung gestolpert in der letzten Woche. Und zwar haben wir in der letzten Woche den Erdschuldentag gefeiert. Vielleicht ist feiern nicht das richtige Wort, aber der Erdschuldentag oder wie es im Englischen heißt, der Earth Overshoot Day. Der wurde ausgerufen quasi von der Global Footprint oder vom Global Footprint Network, das ist eine Umweltorganisation in Kalifornien. Und dieser Tag wurde am 20. August erreicht. Dieser Tag, oder sagen wir so, um wieder mit einem Bild zu beginnen, du zeigst auf die Uhr. Ja, ein bisschen. Ich habe Angst um das Experiment, aber mach mal weiter. Mit der Erde verhält es sich ähnlich wie mit deinem Konto, mein lieber Padawan. Es ist immer im Minus? Ja, genau. Darauf will ich hinaus. Ja. Es wird häufig was abgebucht und äußerst selten mal was eingezahlt. Das kann so nicht weitergehen und deswegen rutschst du knietief ins Dispo. Das Gleiche passiert gerade mit unserer schönen Welt. Wir Menschen verbrauchen Nahrungsmittel und Energie. Und all das, was wir verbrauchen, muss wieder angebaut werden. Wir brauchen also Fischgründe, Wälder, Acker, diese Dinger, wo die Kühe draufstehen, Weiden. Hopfen, Malz. Und das brauchen wir also. Was geerntet wird oder abgeholzt wird, müssen wir halt wieder wachsen quasi. Das wäre schön, wenn das so wäre, ist aber leider nicht. Denn seit Mitte der 80er leben wir quasi auf Pump. Ja. Seit Mitte der 80er haben wir in gewisser Weise betreiben wir Raubbau an unseren Planeten und wir verbrauchen mehr als nachwachsen kann. Und dieser World Earth Overshoot Day oder Erdschuldentag, wie du auch immer ins Deutsche übersetzen möchtest, ist der Tag, wo wir alles verbraucht haben oder wo wir so viel verbraucht haben, also wenn wir nicht mehr aufholen können. Genau, also ja. Ab da verbrauchen wir in die Schuld rein quasi. Ja. Also das könnte man auch nachwachsen bis zu diesem Tag und alles andere ist nicht mehr zu regenerieren. Hm. Und dieser Tag, also der war jetzt am 20. August, der rutscht halt immer weiter ins Jahr hinein. 1987 war der noch am 19. Dezember, da würde man sagen, ja. Ach so, aufs Jahr gerechnet. Ja, genau. Ja, nicht auf ja, die Lebensplanung, ja. Würde ich nicht sagen sollen. Ja. Ja, okay. Also nicht auf die gesamte Menschheit, da wissen wir ja noch nicht, wann okay. Zu Ende ist. Ja. Es ist irgendwann zu Ende, ja. Aber. Aber, also okay, also jahrweise. Genau, jahrweise. Okay. Also 1987 war der am 19. Dezember, danke für die Nachfrage. Ja. 2011 schon im September und jetzt im 20. August. Um das nochmal etwas zu präzisieren, Europäer, oder im Moment verbrauchen wir, also die Menschheit global, etwa 1,5 Erden. Oder wir bräuchten 1,5 Erden, um das zu erwirtschaften, was wir verbrauchen. Das ist aber jetzt schlecht, dass Kepler weg ist, ne? Wir finden keinen, ja, nee. Ja, genau, ja. Die Dramatik. Ja. Wir zeichnen ein düsteres Bild in dieser Sendung. Ja. Ne? Fleisch schmeckt nicht mehr, Kaffee geht nicht mehr. Kaffee bringt einen um. Also wir bräuchten im Moment 1,5 Erden. Erwartet wird übrigens, dass wir 2050 schon 2 Erden brauchen. Und um noch ein schlechteres Gewissen zu machen, wir Europäer verbrauchen, also wenn alle Menschen so wären wie wir Europäer, dann würde die Menschheit gerade 3 Erden pro Jahr verbrauchen. Allerdings werden wir da nochmal getoppt. Von wem? Warte, lass mich raten. Ein bescheidenes freiheitsliebendes ja. Volk, das, du bist auf der richtigen Spur, das die Privatsphäre ja. sämtlicher Menschen achtet. Genau die. Ja, genau die. Nein, die Amis natürlich. Die Amerikaner verbrauchen gerade 5 Erden. Ja, so viel zum Earth Overshoot Day, also sozusagen als kleinen Flashback auf das irgendwie Thema. Irgendwie sehe ich in dieser Folge durchgehend den erhobenen Zeigefinger. Ist so, ne? Ja, so ein bisschen. Du meinst, die Zuhörerzahlen werden runtergehen, weil wir sollten vielleicht etwas positiver die Technik und die Wissenschaft betrachten, oder? In Zukunft, meinst du? Ja. Aber ich glaube, das kommt wieder. Wir sollten beim nächsten Mal machen. Monatsanfang, wenn das Gehalt wieder da ist, dann wird das alles wieder. Kommen wir zurück zum Experiment, würde ich sagen. Ja, Der Kaffee hatte jetzt knapp 10 Minuten Zeit abzukühlen. Erstaunlicherweise ist ja jetzt die Frage, was passiert, wenn wir jetzt nach 10 Minuten, die der schwarze Kaffee schon da stand, in den auch noch Milch kippen, weil wir wollen ja Kaffee mit Milch trinken und nicht Kaffee schwarz. Ja. Wird der kälter, genauso warm wie der andere oder eventuell sogar noch wärmer sein? Ja. Also die drei Optionen gibt's ja. Ich kipp einfach mal die Milch da rein. Es wurde übrigens nicht umgerührt. Das ist auch wichtig, weil Umrühren hat auch einen Effekt halt auf Temperatur und so weiter, weil halt die Moleküle durch die Gegend und Oberfläche und so. So, Milch Nummer 2. Die Milch verteilt sich auch von ganz alleine, wie man im Linken sehr schön sehen kann. Der Kaffee ist schön. So. Und die Milch führt natürlich dazu, wenn ich Milch reinkippe, dass der Kaffee abkühlt, weil die Milch halt kühler ist. Natürlich. Wie gesagt, man erwartet dann so ein Mittelding. Die Frage ist halt, gibt es eine Differenz zwischen diesen im Grunde genommen gleich präparierten Kaffeetassen jetzt? Das ist im Grunde genommen das Spannende jetzt, die spannende Frage. Sehen wir einen Effekt, sehen wir eine Differenz zwischen den von der Rezeptur gleichen Kaffeetassen. So, es ist ja im Grunde die gleiche Mischung, die wir da haben. Beides mal der gleiche Menge Kaffee, gleiche Tassen, gleiche Milchmenge, nur einmal direkt am Anfang reingekippt und einmal schwarzen Kaffee 10 Minuten stehen lassen und dann reingekippt. Der direkte gemischte Kaffee hat eine Temperatur von 52,50. Ja. Warte mal, ich möchte das noch fototechnisch für unsere... Ja, schön. Schönes Bild. So, und Kaffee hat eine Temperatur von 49,6 Grad. Kannst du das noch mit Worten füllen? Welcher ist jetzt kälter? Also wir haben eine Differenz von 3 Grad etwa? Eine Differenz von circa 3 Grad, ja. Ist jetzt nicht die Welt, aber... ja, manchmal können 3 Grad den Unterschied machen zwischen... Möchtest du einen Kaffee? Nach deiner letzten Studie, ich bleib beim Bier. Solange wie du mir das Bier noch nicht madig gemacht hast. Ich bin ja risikofreudig. Okay, also nochmal. Okay. Halten wir fest, dass der Bohnenkaffee, bei der die Milch nachträglich eingefüllt wurde, ist kälter. Genau. Bei dem Kaffee, wo die Milch sofort eingefüllt wurde, der Kaffee ist wärmer. Richtig. So. Der ist nicht so stark abgekühlt. Jetzt füllst du das bitte, fülle uns mit Wissen. Okay, das hat folgenden Grund. Wenn man da ein bisschen zu googelt, findet man da eine Menge Theorien, warum das so ist. Ich habe die geilste, also die wirklich, ich habe Hammererklärungen gelesen von Leuten. Also ein paar sind auch gar nicht mal so weit weg von der Realität. Wie zum Beispiel, dadurch, dass ich Milch da reinkippe, ändere ich ja die Wärmekapazität. Ich habe einen Fettanteil da drin, der besser Wärme speichert und so weiter und so weiter. Aber am Schluss haben wir ja die gleichen Mischungen da stehen. Ja. Also da tut sich nichts im Großen und Ganzen. Dann haben Leute geschrieben, dass wir eine Fettschicht an der Oberfläche haben, durch die Moleküle der heißen Dings halt seltener entkommen können und dadurch halt weniger Abkühlung erfolgt, weil also halt Fettschicht das festhält. Oh mein Gott. Ich kann dazu sagen, das funktioniert auch, wenn man keine Milch nimmt, sondern die gleiche Menge an Wasser kalt einfach reinkippt. Das ist natürlich interessant, ja. Dann passiert das Gleiche. Also es muss nicht Milch sein. Ah, okay, ja, das ist eine schöne Widerlegung dieser Theorie. Das gefällt mir gut, ja. Und das hat einen anderen Grund. Und zwar geht es im Großen und Ganzen um Wärmeleitung dabei. Und zwar Wärmeleitung ist in erster Linie abhängig von der Temperaturdifferenz. also die Wärme, die wir im Kaffee haben, muss ja irgendwo hin. Die kann ja nicht verschwinden. Ja. Der Kaffee wird von alleine kälter, halt thermodynamisches Gleichgewicht, der strebt einen energiearmen Zustand an, so wie alles in der Natur. Also faul auf der Couch rumliegen kann man immer damit entschulden, das will die Natur so. Weil deine Couch auch faul rumliegt, oder? Nee, weil du halt von Natur aus einen energiearmen Zustand einnehmen möchtest. Das ist auch ein Naturgesetz. Na gut, in dem Fall, der Kaffee will ja jetzt nicht, das würde ja, dann würde man ja erwarten, der erreicht irgendwann 0 Kelvin, der will ja nicht 0 Kelvin werden. Nein, gleichzeitig halt in seiner Umgebung an. Der will im Gleichgewicht sein mit seiner Umgebung. Ja, genau. Und er ist jetzt, er stört eben dieses Gleichgewicht hier in meinem Büro, weil so heißblütig ist hier keiner der anwesenden Akteure wie der Kaffee. Der Kaffee ist also deutlich heißer als alles, was hier um ihn herum steht. Deswegen kühlt er sich ab. Genau, er gibt halt Energie ab und wird nicht einfach spontan wärmer. Ja. Jetzt die Geschwindigkeit, mit der er das tut, abkühlen, ist abhängig von der, wie ich schon sagte, von der Temperaturdifferenz. Und zwar der Flüssigkeit oder des Mediums, das halt abkühlt, und der ihm umgebenden Materialien, also hier die Tasse beziehungsweise die Luft im Großen und Ganzen. Natürlich spielt Oberfläche, also die Oberfläche der Flüssigkeit hier eine große Rolle. Wenn ich eine größere Tasse nehme, kühlt das schneller ab als eine kleine Tasse. Ja. Also wenn das flach ist. Deshalb haben wir auch gleich Tassen genommen. Was aber jetzt die Krux an der Geschichte ist, oder warum die eine Tasse kälter ist als die andere, ist die, die erste Tasse, in die ich die Milch sofort reingekippt habe, da habe ich die Temperatur sofort um ein paar Grad gesenkt. Ja. Und das heißt, den Temperaturunterschied zur Umgebung auch direkt kleiner gemacht. Ja. Und die ist kälter geworden, aber das heißt, die andere ist ja auch kälter geworden, aber schneller. Weil diese Abkühlung geschieht exponentiell. Ah. Also so wie radioaktiver Zerfall. Ja. Das heißt, bei großer Temperaturdifferenz kühlt es auch schnell ab. Wenn wir nur noch eine kleine Differenz haben, dann dauert es relativ lange, bis wir noch Grad. Genau. Also sagen wir starten bei 90 Grad. Die ersten, ich sag jetzt einfach mal, die ersten 10 Grad verliert die Flüssigkeit sehr, sehr schnell. Ja. Wenn wir aber bei, sagen wir, die Raumtemperatur sind hier 25 Grad, wenn wir bei 35 Grad sind, Kaffeetemperatur, dann dauert die letzten noch. 10 Grad bis 25 Grad dauert sehr, sehr lange. Im Vergleich zu den ersten 10 Grad, genau. Ah, okay. Oder man kann sich das auch so vorstellen, um die ersten 10 Grad zu verlieren, braucht es 5 Minuten, für die nächsten 10 Grad dann 10 Minuten und so weiter und so weiter und so weiter. Okay. Wird halt immer länger. Und weil wir jetzt weil die eine Tasse halt noch in ihrem heißen Zustand am Anfang 10 Minuten rumstand, hat die halt in diesem Bereich, wo sie schnell abkühlt, mehr Zeit verbracht als die andere. Die ist halt direkt in den Bereich gekommen, wo sie langsamer abkühlt und hat diese Temperatur dadurch länger gehalten, während die andere exponentiell nach unten gerauscht ist in der Temperatur. Und dadurch, dass wir dann später noch zusätzlich noch dann die Milch kalten Schock, Milchschock quasi nochmal dazugegeben haben, ist die Temperatur halt dann nochmal um 3 Grad gesunken. Tatsächlich hatten die, bevor ich die Milch reingegeben habe, also bei der heißeren Tasse, fast die gleiche Temperatur. Ah. Also nach diesen 10 Minuten. Ja. Und durch die Milch, die ich nochmal zugegeben habe, sind halt nochmal die 3 Grad runter dann. Sehr interessant, ja. Das Ganze, nachdem ich das vorbereitet, gelesen und Sachen besorgt hatte und so weiter, bin ich im Internet noch darauf gestoßen, dass eine unserer Professorinnen an unserer Universität genau mit dieser Frage mal beim WDR 5 war. Sehr schön, ja. Und das Ganze habe ich auch noch in die Shownotes gehämmert und verlinkt. Da wird sie auch noch dazu interviewt. Sie war bei, was hast du gesagt? Marika Schleberger. Bei WDR 5. Ich glaube beim WDR 5, ich weiß nicht. Bei Leonardo, Die kleine Anfrage. Ah, die kleine Anfrage. Ja. Ja, ich hoffe, du kannst deinen Kaffee jetzt schneller runterstürzen. Wie gesagt, bei mir ist ja eher das Problem, dass ich, dass mein Kaffee hier kalt wird auf meinem Schreibtisch. Ja, dann weißt du jetzt, weil ich so viel Dreck zu arbeiten habe, dass ich kaum mal dazu komme. Jetzt hätte ich hier gerne hier so einen Button mit der kleinsten Violine der Welt. Ja. Vielen Dank. Damit haben wir wieder was gelernt. Das ist jetzt Klugscheißerwissen fürs Frühstück nach der Party. Genau, ja. Wir können uns also in dieser gesamten Party Peripherie unbeliebt machen. Vorher, nachher, währenddessen. Ja. Hauptsache ihr schiebt es nicht auf uns, falls ihr demnächst keine Freunde mehr habt. Ihr habt dann ja uns. Ihr könnt dann Physik studieren. Ja, kommt zu uns. Ja. Wir mögen so Menschen. Ja. Leute ohne Freunde. Ja, das nicht, aber wir haben ja nicht keine Freunde. Sondern nein, nein, wir haben nein, nur nein. So komische Freunde halt. Ja. Ich habe halt dich. Ja, super. Wir bleiben bei Partywissen im Grunde genommen. Mein zweites wissenschaftliches Thema passt nämlich genau da rein. Wir werden optimistischer. Die Optimismuskurve geht steil nach oben in dieser Sendung. Wir reden jetzt, wobei, du hast es ja gerade schon eingeleitet mit dem Kaffee, jetzt wo wir wissen, wo der nicht mehr so schnell abkühlt. Wir kommen zu meinem zweiten Thema, Schönsaufen, endlich erklärt. Ja, da bin ich mal gespannt. Du hast dein Bier sträflich vernachlässigt. Ich wollte ja, dass du betrunken bist, bis wir zu diesem Thema kommen. Davon sind wir weit entfernt. Das schaffe ich aber auch nicht mit einem Bier. Ja, das hatte ich befürchtet. Guck doch nochmal bitte auf diesen jungen Mann, den du gerade schon mal beurteilt hast. Findest du immer noch den gleichen schön? Ja. Natürlich, du bist nicht betrunken. Konntest du nicht ein Bild wenigstens von einer Frau raussuchen? Da hätte ich was zu sagen können. So jetzt. Oder haben die in der Studie nur Frauen befragt? Jetzt schnell einen O-Ton abfeuern, den ich später gegen dich verwenden kann. Reinhard findet immer noch den gleichen Mann schön. Ja, ja. Reinhard, kannst du das bestätigen? Nein. Diesen Mann findest du schön? Ich tue was. Und da lacht er hämisch. Nein, okay. Ich hatte jetzt nicht wirklich damit gerechnet, dass das eine Bier ausreicht, um deine... Um sich Männer schön zu saufen, da muss er, aber ich glaube, da reicht nicht mal Korn oder Wodka. Das stimmt. Also, wir sind beim Thema Schönsaufen. Es gibt ja eben dieses Phänomen, du gehst nüchtern in eine Kneipe rein, guckst dich um und du siehst relativ wenig Frauen, die du auf Anhieb attraktiv findest. Kaum 10 Bier später ist plötzlich die ganze Kneipe voll mit netten Frauen. Ja. Gut, du bist weniger attraktiv geworden, weil du mittlerweile nach Bier stinkst. Selbst nicht so, dass ich vorher attraktiver war. Dieses Phänomen heißt übrigens, weißt du, wie das auf Englisch heißt? Schönsaufen. Schönsaufen, ja, aber das ist eigentlich, ich stelle gerade fest, ist eine andere, ist nicht wirklich, ich sag's dir, Biergoggles. Bierbrille quasi, finde ich irgendwie auch schön irgendwie. Also, man kennt das Phänomen, aber man hat sich irgendwie noch nie Gedanken gemacht, woran könnte das liegen? Liegt's an der Verzweiflung, dass man einfach sagt, nach 10 Bier und immer noch mit keiner Frau gesprochen, jetzt ist es mir auch egal. Also sinken die Ansprüche im Grunde genommen oder schaltet dein Gehirn so ein bisschen ab und du denkst mit anderen du legst andere Maßstäbe an. Ach so, ja, das ehrt so, dich, dass du genau. Das jetzt so sagst. Ich dachte, aber die ist bestimmt auch ganz nett. Also nichts an sowas. Ich fange mal so an. Also dieses Test oder diesen Test, den ich dich habe hier machen lassen, dem liegt zugrunde, dass Menschen, also ich beschreibe vielleicht nochmal, was ich dir hier gezeigt habe. Ich habe dir im Grunde genommen ein und dieselbe Person gezeigt. Also du hast ja schon gemerkt, die sehen sich sehr ähnlich. Sehr ähnlich, ja. Das eine Gesicht. Man muss auch dazu sagen, das ist nur ein Gesicht, keine Haare, kein Kopf, kein Drumherum. Ja. In dem Zusammenhang ist es schon interessant, dass unser Gehirn dann sofort erkennt dass es ein Mann ist. Ja, das da könnte man auch mal ein Gespräch, ein Thema draus machen. Aber darum geht es jetzt gerade nicht. Ja. Also ich habe dir zwei Gesichter gezeigt und es sind tatsächlich nur eine Nuance, die sich unterscheiden. Wir verlinken, wie gesagt, das Bild auch. Das könnt ihr euch zu Hause mal angucken. Das Computer generiert, ne? Oder? Ist das ein Foto? Ich glaube, das ist ein Foto, was allerdings ein bisschen geshoppt wurde. Ah, okay. Ja. Ich überlege gerade, ob du gerade schon gesagt hast, ob du das linke oder das rechte, nicht sagen, das linke oder das rechte attraktive fandst oder ob du nur drauf gezeigt hast. Es spielt nicht so sehr eine Rolle, sonst könnten die Zuhörer das besser zu Hause nochmal nachvollziehen. Aber es spielt jetzt keine Rolle. Ich werde jetzt nicht mehr links oder rechts sagen, damit damit ihr das vielleicht nochmal machen könnt. Aber wie gesagt, es spielt keine Rolle. Ich habe diesen Test für mich auch gemacht und ich habe das gleiche Gesicht attraktiver gefunden nebenbei. Das nur mal so zu deiner Information. Ja. Der Hintergrund ist wohl, dass Menschen im Allgemeinen symmetrische Gesichter attraktiver finden als asymmetrische. Ja. Also was du hier siehst, ist zweimal im Grunde genommen das gleiche Gesicht, aber bei dem einen ist das Gesicht auf der Mitte halt gespiegelt und damit perfekt symmetrisch. Und das andere ist das reale Foto, also leicht asymmetrisches Gesicht. Wir mögen offensichtlich symmetrische Gesichter lieber. Und genau so wurde jetzt ein Test gemacht. Männer und Frauen wurden Gesichter gezeigt, 20 Bilder von Gesichtern. Und bei 20 Gesichtern wurde genau das gemacht. Also einmal das echte Bild quasi und einmal das symmetrisch gemachte Gesicht. Und die Kandidaten mussten jeweils entscheiden, welches sie attraktiver einschätzen würden. Und da, was rauskam, das ist das Erwartete, das symmetrische Gesicht wurde attraktiver eingeschätzt. Dann wurden noch Bilder gezeigt, wo die Kandidaten einschätzen sollten, ob das Bild, also wurde nur ein Gesicht gezeigt, ob das Bild oder das Gesicht symmetrisch ist oder nicht symmetrisch. Mhm. Dieses Experiment wurde an der Roehampton University gemacht und zwar in der Nähe von Campus Bars. Von was? Bars, Kneipen, die in der Nähe des Campus sind. Und dieses Experiment wurde also gemacht, bevor die Menschen getrunken hatten und nachdem sie getrunken hatten. Das ist mal eine elegante Art, den Steuerzahler für sein Bier zahlen zu lassen. Es kam tatsächlich was Interessantes raus. Sie haben herausgefunden, dass die Betrunkenen in diesem zweiten Teil der Studie weniger in der Lage sind, das symmetrische Gesicht herauszufinden und eben auch diese symmetrischen Gesichter nicht mehr so sehr bevorzugen. Die Botschaft könnte also jetzt sein, oder die Erkenntnis, dass es vielleicht dieses Schönsaufen vielleicht daran liegen könnte, dass man die Fähigkeit, asymmetrische Gesichter herauszufinden, ein wenig verliert. Das heißt, so völlig entstellte asymmetrische Gesichter werden mit zunehmendem Bierkonsum attraktiver in gewisser Weise. Also gute Nachricht für uns beide. Ja. In der Tat, gute Nachricht für uns beide, weil herausgefunden wurde, dass Frauen sogar noch schlechter darin werden, symmetrische Gesichter zu unterscheiden von asymmetrischen, wenn sie betrunken sind. Also so verschrobene Gesellen wie wir beide haben also nochmal einen höheren Effekt, wenn wir Frauen gelinde gesagt abfüllen. das könnte ein kurzes Thema, aber mit einem erstaunlichen Erkenntnisgewinn. Das könnte der Grund sein, warum wir uns Menschen schön saufen können, weil wir die Fähigkeit verlieren, Symmetrien zu erkennen. Also es ist quasi ein Verlust und gleichzeitig ein Gewinn. Ich kann da keinen Verlust drin sehen. Ja, schön. Ja, aber schön, dass das mal geklärt ist. Kann man so sagen. Ja. Ja, eigentlich nette Geschichte, ja. Ja. Da kannst du auch, Schatz, du bist heute so unsymmetrisch. Findest du mich eigentlich findest du mich eigentlich asymmetrisch? Ja. Ach, schön. Ja, nett. Nett. Uns fehlen Überleitungen. Kommen wir zum nächsten Thema. Du hast mir ich habe mir nächtelang Gedanken gemacht, wie ich Überleitung zu schweren Thema mache. Ich habe nichts gegen gute Überleitungen. Ja, das steckt man nicht immer so drin. Ja. Okay, kommen wir zum nächsten Thema. Ein Mann, der auch gut ankam bei Frauen. Ja, Scotty. Ja, siehst du das immer wieder bei den schlechten Überleitern. Genau, Scotty. Für diejenigen, die es nicht kennen, aber es gibt niemanden, der diesen Podcast hört und nicht weiß, wer Scotty ist. Scotty ist der Mechaniker der Enterprise. Und das Mädchen für alles quasi, der alles repariert hat und so weiter, der unter anderem auch fürs Beamen beziehungsweise für den Teleport, also für den hier Transporter zuständig war. Und da habe ich ein Stück weit gute Nachrichten. Beamen geht endlich. Beamen, fast. Also mit Einschränkung vermutlich. Ja, gewisse, also Kleinigkeiten, jetzt nichts Großartiges. Und zwar gibt es schon etwas länger, seit 1997 im Experiment nachgewiesen. Ich habe ja schon angedroht, wir kommen wieder zurück zur Quantenmechanik. Und zwar gibt es die Quantenteleportation. Im Gegensatz zur Quantenheilung von den ganzen Esoterik-Leuten gibt es die Quantenteleportation tatsächlich. Ja, das sagst du jetzt. Ja, Moment, die wurde experimentell nachgewiesen von mehreren Leuten. 1997 unter anderem von, und anderen. Und Anton Zeilinger. Oh, der Herr Zeilinger. Ja, okay, der ist natürlich... Anton Zeilinger. Der ist natürlich eine Koryphäe. Ja, und die Idee zu dem Ganzen, also dass das möglich sein sollte oder möglich ist, wie häufig in der Physik oder gerade so im Bereich der Quantenmechanik, hatte die Idee natürlich schon jemand anders, ein Theoretiker, also jemand, der theoretisch schon meinte, ja, müsste gehen. Und zwar war das Charles Bennett aus den USA 1993. Okay. Ich finde das schon erstaunlich, dass 4 Jahre später das Ganze im Experiment schon nachgewiesen werden konnte. Ja, das stimmt, ja. Quantenteleportation. Wir haben ja gerade schon, also wir kommen jetzt nochmal auf was zu sprechen, was du vorhin schon erwähnt hast. Und zwar Quantenteleportation funktioniert nur im Bereich der Quantenmechanik. Das heißt für kleine Systeme oder für kleine Zustände. Wobei du ja vorhin uns nahegebracht hast, dass wir auch bei makroskopischen Sachen, also Sachen, die man theoretisch unter irgendeinem Elektronenmikroskop oder so sehen kann, dass da auch schon die also quantenmechanische Eigenschaften gemessen werden können. Die Frage ist jetzt, hilft uns das? Also ist Beamen jetzt möglich? Ja. Die Frage, die wir dazu klären müssen, ist, wenn wir beamen möchten, müssen wir ja den Zustand, den wir beamen müssen, möchten erstmal irgendwo messen. Also wir müssen sagen, okay, wir haben diesen Zustand, die Person, die da steht, besteht aus so und so vielen Atomen, die bewegen sich in die und die Richtung und so weiter, soweit wir es messen können. Und diesen Zustand müssen wir irgendwo anders hinbringen, weil da, man kennt das ja vom Beamen, wie bei der Enterprise, wird irgendwo abgebaut und woanders wieder aufgebaut. Das wird jetzt problematisch, weil so ein leichter Mensch von, sagen wir mal, 50 Kilogramm, also irgendeine sehr dünne Frau, hat so viele Atome und so viele Informationen da gespeichert, dass das ungefähr eine geschätzte, also das Wired Magazine hat das mal abgeschätzt, also ein paar Leute, eine geschätzte Datenmenge von 10 hoch 22 beziehungsweise 10 hoch 23 stand da, glaube ich, Gigabyte wären. Das übersteigt ja, alles, was man sich vorstellen kann. Das ist halt eine 1 mit 23 Nullen. Oder nee, es waren 10 hoch 22, also eine 1 mit 23 Nullen. Okay. Sehr, sehr viel. Das kann man jetzt bei heutigen Harddrives, also Festplatten, die man hat, kann man sich vorstellen, wenn man das auf normalen Festplatten speichern würde und die halt dann so stapelt, ein Türmchen baut, ist dieses Türmchen gar nicht so hoch. Willst du einen Tipp abgeben? Ich habe den Artikel gelesen. Ach, du hast den gelesen? Daher, du hattest okay. Ja diesen Artikel vertweetet. Ne? Ah, habe ich? Genau den? Also achso, nee, den. Habe ich den vertweetet? Weiß ich nicht. Von daher, ich war drauf und dran, mich auf dieses Thema vorzubereiten. Echt? Verdammt. Ich hatte gefragt, ob ich... Von daher kenne ich ja die. Aber das. Okay, es ist ein nicht zu unterschätzender Turm von einer Höhe von 20 Lichtjahren. und 20 ja. Lichtjahre, um das zu erklären, was das ist keine Zeiteinheit, sondern eine Längeneinheit. Und zwar ist das die Strecke, die Licht in 20 Jahren zurücklegt. Und das ist schon verdammt viel. Das Licht kommt ungefähr in einer Sekunde von hier zum Mond. Weißt du, wie weit der nächste Stern weg ist ungefähr? 4 Lichtjahre. Ja, genau. Das stand nämlich auch in diesem Artikel, natürlich, den ich gelesen habe. Ja, also da wird allein die Logistik, diese Festplatten zu stapeln, relativ anspruchsvoll. Ja, also wenn, richtig. Da hätte Voyager schon mal ein paar Festplatten mitnehmen müssen, um schon mal da, wo Voyager jetzt ist, schon mal ein paar aufstapeln soll. Da muss die NSA lange speichern, bis sie die voll hat. Also, mit anderen Worten, das Speichern der Informationen eines einzelnen kleinen Menschen ist utopisch. Richtig, das kann man im Grunde vergessen. Also, ich will nicht zu den Menschen gehören, die irgendwann mal sowas gesagt haben, wie das ist nie im Leben möglich. Ich möchte nicht derjenige sein, der gesagt hat, niemand braucht 74 Kilobyte oder dieses Internet wird sich nie durchsetzen. Deshalb halte ich mich da schön zurück. Ich halte es nur für ein bisschen unwahrscheinlich, dass das in naher Zukunft möglich ist. Okay, ja. Aber kommen wir zurück zur Quantenteleportation. Das ist was, was man so mit einfachen Mitteln extrem schwer nur erklären kann. Ich muss zugeben, also die Quantenmechanik-Vorlesungen, die ich gehört habe, sind mittlerweile auch schon ein bisschen her. Ich habe dazu ein bisschen was gelesen und mir mal anguckt, wie Quantenteleportation funktioniert, und so komplett habe ich es auch noch nicht gerallt. Aber ich kann, soweit ich es verstanden habe, versuchen, es mal unseren geneigten Hörern näher zu bringen. Ja, nicht nur den geneigten Hörern, mir auch. Ich bin gespannt. Dir auch. und zwar, jetzt passiert das, wovon du vorhin gewarnt hast. Man muss weit ausholen. Wir haben halt, wir haben ein System, das wir uns angucken. Jetzt kein Mensch, sondern mal was Kleineres. Gucken wir uns einfach nur ein Photon an. Also ein Lichtteilchen. Das hat gewisse Eigenschaften. Zum Beispiel eine Polarisation. Die kann senkrecht sein, die kann waagerecht sein. Also kann zwei Zustände haben. Ist, haben wir schon mal drüber gesprochen, ne, im Zusammenhang mit diesen Polarisationsbrillen aus dem Kino. Richtig. Man kann Licht in eine Richtung polarisieren, dann geht's halt durch einen Filter durch. Und wenn man es senkrecht dazu polarisiert, geht's nicht durch den einen Filter, aber durch einen anderen durch. Genau, und richtig interessant wird's, wenn man den schräg stellt, den Filter. Dann dreht man nämlich die Polarisationsebene des Lichts. Wir können jetzt... wir benötigen jetzt für die Quantenteleportation ein zweites Phänomen der Quantenmechanik, das noch schräger ist als, also deutlich schräger. Ich habe ja vorhin schon angedeutet, es gibt schrägere Sachen als die Unschärfe. Und zwar sogenannte Verschränkungen, nennt man es auf Deutsch. Das ist was, womit Einstein sich auch nicht anfreunden konnte. Hm. Nicht wirklich. Also doch anfreunden konnte schon, aber er fand es komisch. Er hat es, ich glaube, ich weiß nicht, ob es irgendwo schriftlich wirklich mal festgehalten wurde, er nannte das Ganze spukhafte Fernwirkung. Und zwar, ich nehme mal ein anderes Beispiel, weil Polarisation, so kann man sich halt schwer vorstellen. Wir haben zwei Smarties. Ah, ne? Da kommt das Smartie-Experiment. Genau, da kommt das Smartie-Experiment. Wir haben Smarties, die in der Größenordnung von Quanten liegen, also sehr klein sind. Und die sind entweder blau oder grün. Ja. Das heißt, die machen für dich keinen Unterschied. Moment, ich habe eine Rot-Grün-Schwäche, keine blaue. Also okay, ja okay, blau oder grün. Das könnte ich sehen, ja. Ja, sehr schön. Die sind, danke, dass du meine Behinderung hier mit ins Spiel bringst. Immer wieder. Sind blau oder grün? Jetzt machen wir Folgendes, wir erzeugen zwei Smarties und bringen die in einen Zustand, der verschränkt ist. Okay. Das ist jetzt ähnlich wie bei dem Beispiel von Schrödingers Katze. Ich halte diese beiden Smarties in der Hand, die halt gerade erzeugt wurden, die sind beide entweder blau oder, was hatte ich gesagt, grün? Hm. Blau oder grün. Und zwar ist eins davon blau und eins ist grün. Oder nee, sind beide blau? Jetzt kriege ich mein eigenes Beispiel nicht auf die Kette. Die beiden Smarties sind blau oder grün. Wir wissen nicht, welcher Zustand es ist. Und solange wir nicht nachgucken, existieren beide Zustände mit einer Wahrscheinlichkeit von 50%. Nehmen wir diese Smarties. Ich gebe dir eins davon. Du gehst ein Stückchen weg von mir. Und es ist immer noch so, dass beide Zustände halt möglich sind, solange wir nicht nachgucken. Die sind entweder blau oder grün. Sobald ich aber bei mir meine Hand öffne und gucke, welche Farbe meins hat, entscheidet sich in gleichem Moment, welche Farbe deins hat. Okay. Das, weil diese Teilchen halt verschränkt sind. Das heißt, die wirken aufeinander. Genauso wäre es, wenn du nach deinem nachguckst, dann fällt bei mir die Wahrscheinlichkeit von 50-50 weg, sondern es wird eine mit 100%iger Wahrscheinlichkeit sein und die andere wird null. Das ist ein bisschen, also es, mir fällt gerade auf, das ist vielleicht doch ein bisschen zu viel. Auf jeden Fall fassen wir das Ganze zusammen. Man kann Teilchen erzeugen, die sich eine Eigenschaft teilen, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit gemessen werden kann. die man voneinander entfernen kann. Und wenn man an einem Teilchen was misst, tritt an dem anderen Teilchen ein definierter Zustand auf, der vorher auch 50-50 ja. wahrscheinlichkeitsverteilt war. Diese spukhafte Fernwirkung quasi, dass das eine Teilchen, wenn es gemessen wird, auf das andere Teilchen wirkt, die kann man zur Teleportation nutzen. Dieser Informationsaustausch quasi zwischen den verschränkten Teilchen ist auch schneller als die Lichtgeschwindigkeit. Ja, ja. Deshalb hatte Einstein, wobei da streiten sich die Leute, glaube ich, auch noch ein bisschen. Da müsste man, glaube ich, mal ein bisschen mehr zu lesen. Also zumindest da geht's dann ganz schnell in Richtung Philosophie und was ist Realität und so weiter, weil du ja zum Beispiel die Information, ob das jetzt da gemessen wurde an dem einen Ort und an dem anderen nicht, diese Information dieser beiden Bezugssysteme ja auch sich nur mit Unterlichtgeschwindigkeit bewegen kann, weil die kannst ja im schlimmsten Fall mit Licht halt rüber senden, diese Information. Und deshalb ist halt die Frage, da geht's dann ganz schnell in so ein Realitätsding rein. Ich weiß nicht, was sagt denn Wikipedia zur spukhaften Fernwirkung? Schneller als Licht? Schneller als Licht? Also da rennt man ganz schnell in so Deutungsdinger rein. Also eigentlich geht man davon aus, dass das instantan ist, also sofort. Ja. Und das ist auch das große Problem, das Einstein damit hatte. Ja. Dass sich halt irgendwas schneller als Licht bewegt. Zurück zur Teleportation. Das ist ja noch keine Teleportation. Das ist ja, ich habe verschränkte Zustände, die halt abhängig voneinander sind. Ich messe an dem einen was und dann tritt an dem anderen ein definierter Zustand ein. Teleportation funktioniert im Großen und Ganzen so, dass ich zwei verschränkte Teilchen habe, die sich bei Person A und B befinden. Ja. Person A hat jetzt ein weiteres Teilchen und führt eine, ich weiß nicht, ich glaube Bell-Messung hieß das Ganze, führt eine Bell-Messung an seinem Photon und diesem verschränkten Photon, das es hat, durch. Also misst quasi die Polarisation, ob es senkrecht oder waagerecht ist, indem es die überlagert. Bei dieser Messung wird das ursprüngliche Photon zerstört, das verschränkte, an der Stelle von A. Und diese Information, was es denn jetzt gemessen hat, kann es jetzt zur Person B schicken. Und Person B kann anhand dieser Information, indem es mit dieser Information, also das mit seinem Photon überlagert, also beziehungsweise damit dann misst, den Ursprungszustand, der bei A war, wiederherstellen. Das heißt, der Zustand, der bei A war und da gemessen wurde, wurde dadurch nach B teleportiert. Ja, da habe ich auch aufgehört. Das konnte ich nicht mehr ganz leisten. Du siehst mich sprachlos. Ja. Ich gehe auch fest davon aus, dass ich in der Erklärung jetzt mindestens ein, wenn nicht drei Fehler gemacht habe. Ich habe es aber, also was vielleicht hängen bleiben soll von dem Ganzen ist, man kann nicht Teilchen an sich teleportieren, sondern den Zustand, in dem sich ein System befindet. Du musst mir das nochmal sagen. Okay, wir haben zwei verschränkte Teilchen. Das eine Teilchen bleibt bei, also ungemessen. Wir gucken uns die Teilchen nicht an, die sind verschränkt, aber wir gucken sie uns nicht an. Das eine Teilchen bleibt bei Person A. Ja. Alice. Ja. Ja, Alice und Bob und so. Und dann aber egal, aber beim Zustand oder beim ersten Menschen und das zweite Teilchen geht mit zum zweiten Menschen. Die beiden sind räumlich getrennt voneinander, haben sich aber die Teilchen noch nicht angeguckt. Okay. Jetzt kam irgendwie ein Photon dazu oder nee, was hast du gesagt? Was genau ist in dem Beispiel hier nicht erklärt, aber ich nehme an, die haben Photonen genommen. Die haben verschränkte Photonen und haben dann noch ein Photon dazu genommen, genau. Also das, was ich gerade als Teilchen bezeichnet habe, sind Photonen. Auch Photonen, ja. Okay. Ja. Okay, und jetzt kommt noch ein Photon dazu. Genau. Und mit dem verschränkten Teilchen messen die, welchen Zustand dieses Photon hat, das sie dazu genommen haben. Das dritte, okay. Ja. Okay. Dabei vernichten sich die Photonen. Also das Verschränkte. Genau. Okay. Und die gewinnt dann Informationen, in welchem Zustand dieses Teilchen war, dieses Verschränkte. Okay. Und schickt das zu Bob. Also zu B. Womit? Mit dem dritten Teilchen, was noch da ist. Über die spukhafte Fernwirkung. Nee, nicht über die spukhafte Fernwirkung. Dadurch wird der Zustand von B direkt definiert in dem Moment, wo sie misst. Sie nimmt einen anderen Kanal, der nicht, also ruft ihn an. Telefon, okay. Ja, genau, Telefon. Und sagt ihm, was sie gemessen hat. Ja. Und damit kann der, also mit dieser Information, die er dann bekommen hat von Alice, kann er den Zustand des Partikels bei sich, des Verschränkten, modifizieren, also messen, so dass das wieder der Zustand des Ursprünglichen ist. Ja, ich weiß, da ist schwammig und da bin ich auch mal kurz raus. Das wollte ich mir auch noch mal ein bisschen genauer. Ja, okay. Man merkt, das ist nicht ganz leicht. Nee. Das ist wirklich. Deswegen bereitest du dich eine Woche vorher vor. Ja, ich weiß. Na gut, okay. Am einfachsten ist das, tatsächlich, wenn man das mit Mathematik totschlägt. Oh ja, das wird, glaube ich, jetzt dem Zuhörer deutlich klarer, wenn du das jetzt mit Mathematik, ich freue mich schon. Das mache ich jetzt nicht, aber das reiche ich vielleicht in der nächsten Folge nach, zumindest so grob. Gerade in der theoretischen Physik und gerade in der Quantenmechanik, weil wir ja gerade schon gelernt haben, dass dieses sich was vorstellen wirklich schwer ist. Allein sich überlagernde Zustände oder Zustände, die aufeinander wirken, das sind halt... ist ein Vokabular, das man in der Quantenmechanik selbstverständlich benutzt. Man betrachtet da auch Zustandsvektoren. Mhm. Deshalb ist so ein Zustand, ob jetzt linear oder parallel oder antiparallel polarisiert, auch nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, sondern das sind Zustände in einem Vektorraum, bla bla bla. Im Grunde haut man das mit Mathematik tot und guckt nachher, was rauskommt und fängt an, das zu interpretieren. Und genau das passiert hier auch. Also man hat auf jeden Fall diese Teleportationsexperimente, wo man zwei Photonen verschränkt, eins davon zu B schickt und dann bei A was misst und dadurch die Information weiter an B leitet und das Ursprungsphoton, das mal bei A war, wieder bei B erzeugt. Diese Experimente gibt's mittlerweile mehrere und auch über große Distanzen von irgendwie über 140 Kilometer hat man quasi einzelne Quantenzustände teleportiert. Hat Herr Zeilinger nicht sogar schon ein Lied teleportiert quasi? Das weiß ich nicht. Ich meine schon, aber gut. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, dass es vor kurzem zwei Paper gab, dass diese Möglichkeit der Teleportation, dass diese Teilchen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind und so weiter und ordentlich gemessen werden, durch zwei Methoden deutlich verbessert wurden. Von Wissenschaftlern aus der Schweiz und aus Australien und aus Japan und Deutschland mit verschiedenen Methoden, die Chance auf eine Teleportation, dass es wirklich funktioniert, um 40% erhöht haben, also bis zu 40%. Mhm. Man muss sich das so vorstellen, man macht das Experiment irgendwie sonst 100 Mal und es funktioniert einmal von 100 Mal. Mhm. Und die haben es halt deutlich verbessert, aber leider immer noch nicht ausreichend für Mensch und Tier. Für Mensch. Ja. Und ich nehme nie wieder Themen mit Quantenmechanik. Scotty wäre stolz. Ja, nicht auf mich, aber. Ja, Scotty, ja, danke für deinen unermüdlichen Kampf. Erzähl mal, Scotty, du hast den Beamer um 40% effektiver gemacht. Da lacht er drüber. Mehr als 40% effektiver. Also, ne? Da lacht er. Das macht er in 3 Minuten. Also, ja. Der hat ja auch verstanden, wie das funktioniert. Meinst du, der ist doch auch nur Techniker, oder? An der Enterprise. Ja, aber selbst auf hier, ne, die hatten alle Warp-Theorie und so. Es gibt jetzt nur eine Möglichkeit, wir sind auch schon in der Nachspielzeit, sehe ich. Ja. Das ist knapp über 2 Stunden schon. Ich muss das kontern. Schönsaufen, Quantenmechanik, wenn man das weitermacht, da kann nur das langweiligste Experiment der Welt kommen. Das möchte ich dir noch kurz vorstellen, ja. Oder euch noch kurz vorstellen, bevor wir rausgehen. Ja, ich bin gespannt. Was ist es? Ich bin ja schon, du weißt ja, ich bin sehr konservativ, was solche Aussagen betrifft. Ne? Was sind das langweilig? Zu sagen, es ist langweilig. Du bist ja, dein jugendlicher Wahnsinn verleitet dich ja schnell dazu, hier immer mal zu sagen, wer gibt denn für solche Studien Geld und wer macht denn so eine Forschung? Ich bin ja sehr konservativ. Ist da wieder so was, wo jemand Geld aus dem Fenster geschmissen hat? Nee, ich glaube, das ist relativ günstig gewesen, das Experiment. Ich bin, aber ich bin halt bei der Beurteilung von Experimenten und Langeweile in Experimenten sehr, sehr vorsichtig. Aber in diesem Fall, wir schauen einfach mal, ich erzähle dir mal einfach von diesem Experiment und du sagst mir, ob du das ähnlich langweilig findest. Das Experiment fing 1927 an. Ja. Der Mann erzählt wieder vom Krieg. Ja. Und es ist ein Experiment, das immer noch andauert. Also schon mal ein Langzeitexperiment. Noch länger als deine medizinische Studie gerade. 1927 begann es. Gestartet von Thomas Parnell, Professor an der Universität von Queensland in Brisbane, Australien. Der hat nämlich 1927 erwärmtes Pech. Dieses schwarze... Frau Holle. Genau, Frau Holle, genau das. Ja. Erwärmtes Pech in einen von unten verschlossenen Trichter gegossen und ließ das Pech sich erstmal setzen. Pech ist extrem zähflüssig. Okay. Wenn es erkaltet ist. Um genau zu sein, es ist so zähflüssig, dass man nicht mal, also wenn man es anfasst, nicht mal das Gefühl hat, dass es überhaupt irgendwelche flüssigen Eigenschaften hat. Es ist nämlich, wenn er da beispielsweise mit dem Hammer drauf klopft, zersplittert hat wie Glas. Also das ist eigentlich so hart wie Glas. Ah, ja. Das hat er jetzt in den Trichter gegossen, 1927. Und erstmal, also der Trichter war zu von unten. Warm, ne? Genau, warm. Und dann hat er erstmal 3 Jahre gewartet. So startet schon mal das Experiment. Das ist mal ein Experiment. Ne? Ja, das ist, du klagst, wenn hier so ein Experiment mal 5 Stunden dauert. Also er hat das Pech in Trichter gegossen und 3 Jahre gewartet. Und 1930 war dann der große Moment. Er hat den Trichter unten geöffnet. Und ab da lief das eigentliche Experiment. Das Pech läuft aus dem Trichter. Was wollte er beobachten? Er wollte die flüssigen Eigenschaften des Pechs beobachten, also wie das Pech da rausfließt aus dem Trichter. Tatsächlich, es floss raus in einer rasanten Geschwindigkeit und 1938 ist der erste Tropfen rausgefallen. Wahnsinn. Der zweite Tropfen folgte 1947. Da war der Zweite Weltkrieg schon vorbei. Also du siehst über welche. Also hat er irgendwie beobachtet, wo der Tropfen wirklich mal gefallen ist oder schätzt er nur? Darauf komme ich, genau. Darauf zielt diese Geschichte. Aber also 1947 der nächste Tropfen, 1954 der nächste, das Jahr, wo wir Fußballweltmeister geworden sind. Rahn müsste schießen. 1962. Der liegt übrigens bei uns um die Ecke auf dem Friedhof. Ja, den Optimismus, die Optimismuskurve, die ich mühselig nach Helmut Rahn ist tot. Ja. Und liegt in Frohnhausen auf dem Friedhof. Mein Gott, wie traurig. Ja. Es macht mich, du versuchst es runterzuziehen. Ja, ein bisschen. Der vierte Tropfen. Oder? Genau, um diese Spannung wieder, diesen Spannungsbogen, den ich mühselig aufgebaut habe, wieder aufzugreifen. Der vierte Tropfen 1962, dann 1970, 1979, also du siehst im Wesentlichen alle 8 Jahre. Was das Experiment noch zusätzlich dilettantisch macht, ist, was liest du da eigentlich im Internet die ganze Zeit? Ich gucke mir Bilder davon an. Ja, entschuldige. So. Was das Experiment zusätzlich unkontrolliert und dilettantisch macht, würde ich sagen, ist die Tatsache, dass auch Temperaturschwankungen überhaupt nicht berücksichtigt wurden. Also das Ding steht jetzt nicht einfach in irgendeiner Klimakammer, sondern es steht einfach im Schrank an dieser Universität in Brisbane. Oder zumindest die ersten Jahre stand es im Schrank. Jetzt ist es relativ bekannt und populär geworden. Machen die alle 8 Jahre Partys für Tropfen? Dann irgendwann wurde in dieser Universität mal eine Klimaanlage installiert. Dann hat natürlich das Experiment auch durcheinander gebracht. Der Tropfen, der eigentlich im Sommer 2000 fallen sollte, fiel dann erst im Winter. Also irgendwie ein Experiment, was völlig dilettantisch und also sowas würde uns nie im Leben passieren. Was so da vor sich hin dümpelt. Aber genau das, was du gerade schon gesagt hast, das ist genau das Spannende. Hat man schon mal beobachtet, wie so ein Tropfen gefallen ist? Weil das ist natürlich schon eine Herausforderung. Du weißt, du siehst jetzt, dass der Tropfen sich bildet, dass er sich langsam löst. Aber trotzdem, wir reden über Zeiträume von 8 Jahren und dann plötzlich fällt der Tropfen dann doch innerhalb von Sekunden. Also irgendwann löst er sich. Also du, natürlich siehst du nach 2 Jahren, der wird nicht lösen und du kannst ungefähr sagen, in 8 Jahren wird es passieren. Wann ist der letzte gefallen? Ja, da komme ich jetzt gleich drauf, weil es spielt noch eine Rolle. Man hatte sich ja eben als Ziel gesetzt, das mal zu beobachten. Aber das ist gar nicht so trivial natürlich, weil wenn du dir jetzt anguckst, wann die Tropfen gefallen sind, 47, 54, 62, 70, sogar die 70er Jahre. Du könntest natürlich jemanden daneben setzen, aber das ist natürlich beliebig ermüdend. Aber wir würden natürlich jetzt mit unserer Technologie sagen, ja gut, dann filmst du das. Ja. Das ist aber gar nicht so trivial in den 40ern, 50ern, 60ern, 70ern. Du brauchst das Filmmaterial. Ja. Ne? Und wenn du überhaupt nicht eingrenzen kannst, ob das jetzt am 1. April fällt oder am 19. September, dann bist du erstmal... Dann müsstest du einfach immense Rollen an Film investieren, um diesen... albernen Tropfen zu sehen. Ja, stimmt, dass wir sowas wie Webcams und so haben, das haust du halt jetzt erst daneben. Genau. Ne? Jetzt, das haben sie jetzt gemacht. Genau, jetzt kommt man natürlich, du bist der Lösung natürlich auf der Spur. Die Leute waren ja nicht doof und deswegen haben sie versucht, eben genau mit technischen Mitteln das zu erschlagen quasi. Wobei das Lustige ist, es gab jemanden, der hat sich quasi als Ziel gesetzt, diesen Tropfen fallen zu sehen. John Mainstone, der war Professor dort in Queensland. Ja. Und er hat sich wirklich davor gesetzt und lange, lange beobachtet. Also er wusste, jetzt ist so der Zeitpunkt, wo er mal wieder fallen könnte, hat sich davor gesetzt und hat wirklich Stunden und Tage davor verbracht. Und der Tropfen ist natürlich genau dann gefallen, als er für 15 Minuten den Raum verlassen hat, um Tee zu holen. Nein. Dann ist er gefallen und dann war das Ding wieder für 8 Jahre gegessen. Dann hat man dieser John Mainstone hat dann beim nächsten Tropfen, da war die Technik weiter, hat er tatsächlich ein Video-Monitoring-System installiert, eine Videoüberwachung. Und genau diese Videoüberwachung ist ausgefallen, als der Tropfen wieder gefallen ist. Oh, schön. Jetzt hattest du gerade schon das richtige Gespür. Man hat natürlich eine Webcam installiert und hat gesagt, okay, dann installieren wir eine Webcam und alle können zugucken. Das hat man 2000 gemacht, im Jahr 2000. Da erwartete man eben genau in dem November den Tropfen. 28. November ist er auch gefallen. Genau da ist die Webcam ausgefallen. Nein, das ist kein Zufall. Das kann kein Zufall sein. Nee. Da wollen die Menschen in der Hohlerde nicht, dass da wird... Aber jetzt ist es, also ich muss dazu sagen, es gibt noch ein identisches Experiment, das wurde am Trinity College in Dublin gestartet, Oktober 1944. Übrigens von dem Kollegen von Ernest Walton, das war der erste Mann, der ein Atom gespalten hat. Also der hat so was Cooles gemacht und sein Kollege guckt sich halt fallende Pechtropfen an. Und der hat tatsächlich, oder bei diesem Experiment, da hat es auch einmal nicht geklappt. Da ist auch eine Kamera ausgefallen. Andererseits, wer von beiden ist heute Thema? Ja, genau. Ja. Über Atomspaltung haben wir heute noch nicht gesprochen. Und da hat es jetzt geklappt. Im Juli 2013 hat man mit einer Webcam diesen fallenden Tropfen beobachtet. Und wir verlinken das. Und ihr könnt diesen Tropfen fallen sehen. Wann? Wann war das? Juli 2013, also gerade. Deswegen. Die haben es aufgenommen. Also. Die haben es aufgenommen. Ah. Kannst du jetzt sehen. Gibt's eine GIF-Animation, wo du diesen Tropfen immer und immer wieder fallen sehen kannst? Den Link muss ich mir angucken. Ich glaube, ich habe in den Shownotes noch nicht den richtigen Link. Ich verlinke gleich den richtigen. Gut, warum macht man das? Das ist eine gute Frage. Man will natürlich in gewisser Weise ein bisschen was über die Viskosität von Pech herausfinden. Also Was ist denn genau Pech? Ja, das ist eine gute Frage. Lass mal gucken. Also chemisch meinst du jetzt? Ja, genau. Guck du das mal bitte nach, weil ich habe jetzt gerade... also man möchte was über die Fließeigenschaften von Pech lernen. Ich vermute ganz stark, das wird die Menschheit nicht so viel weiterbringen wie ein potenzieller Beamer, der gebaut wird. Nur lass uns ehrlich sein, das Pech-Experiment verstehen wir noch, Reinhard. Die Quantenmechanik hat uns ja, an die Grenzen geführt. Ich muss sagen, ich habe gerade noch mal ganz kurz nachgeschlagen und das war gar nicht so falsch, was ich gesagt habe, glaube ich. Ich habe mich nur, glaube ich, um Kopf und Kragen geredet. soll ich es dir noch mal kurz in zwei Sätzen so? Nee, ne? Du meinst jetzt mit der Quantenmechanik? Ja, ja, nee, mit dem Beam, aber lassen wir das. Ich weiß nicht, wir sind jetzt bei 2.13. Ja, aber ich mach nur einmal kurz. Du hast diese beiden verschränkten Photonen. Du misst bei Alice mit dem dritten Photon, das du dazu holst. Der Ausgang dieses Experiments bestimmt, ob an dem zweiten Photon jetzt bei Bob nochmal eine Polarisation, also ob die nochmal um 90 Grad gedreht wird oder nicht. Und dadurch, dass der Ausgang des ersten Experimentes die Manipulation am zweiten bestimmt, hast du quasi auf jeden Fall den Zustand, den du bei A hattest, nachher bei B. So, jetzt ist alles klar geworden. Jetzt ist es klar. Pech ist eine schwarze, derartige, superzähe Flüssigkeit, die bei der Destillation von Erdöl, Kohle oder harzhaltigen Hölzern anfällt. Was da chemisch ist, weiß auch Wikipedia nicht. Gut, spielt auch keine Rolle. Ja. Wir haben über das langweiligste Experiment gesprochen. Damit sind wir eigentlich thematisch, glaube ich, durch, oder? Damit, ich bin komplett durch. Nochmal der Hinweis auf unsere Homepage, wo man Fragen stellen kann. Was reichlich getan wurde, was uns sehr freut. Genau, das wollte ich sagen. Vielen Dank für die netten Kommentare, insbesondere auch bei iTunes. Ja, unsere Stimmung steht und fällt in den Kommentaren, ja. Die dort abgegeben werden. Ihr könnt uns also in einen emotionale Achterbahn schicken. Bitte macht es nicht. Höhen und Tiefen. Genau. Ja. Bitte macht es nicht. Also zumindest nicht die Tiefen. Damit sind wir im Grunde genommen raus. Ich möchte noch einen Hinweis geben. Ja, wollte gerade sagen, den hättest du fast vergessen. Die nächste Sendung ist ja eigentlich in 2 Wochen. Wir versuchen ja immer pünktlich zu senden. Allerdings ist in den nächsten, also in 2 Wochen exakt am Dienstag, wo wir normalerweise aufnehmen, werden wir quasi begutachtet, ein Projektantrag für uns begutachtet. Und da könnte es sein, dass wir an dem Tag nicht dazu kommen zu Podcast. Also begutachtet heißt inklusive Laborbegehung und das Ganze. Genau. Und das ist ein sehr großer Projektantrag, wichtig für uns. Wichtig für die ganze Uni. Und daher könnte es sein, dass ich das Ganze, also wenn wir schaffen, machen wir es abends noch, so wie jetzt. Wenn nicht, dann machen wir es da später. Genau, also das könnte sein, dass es sich diesmal ausnahmsweise um einen Tag verschiebt. Wir hoffen nicht, denn wir freuen uns schon wieder auf die nächste Sendung. Und ich beende das, oder wir beenden es heute mit einem Video, was ich noch gefunden habe, was historisch ganz gut passt, denn vor genau einem Jahr, also am 25. August, ist Neil Armstrong gestorben. Und schon sind wir mit der Stimmung wieder ganz unten. Ne? Ja, ich greife einfach mal dein Tenor auf. Nein, die Stimmung geht gar nicht so sehr runter. Der ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Außerdem war der auf dem Mond, der hat gelebt. Genau. War der erste Mensch auf dem Mond, genau, und hier die NASA hat tatsächlich dieses Video rausgebracht, ein Video oder ein Lied, was Tranquility Base heißt. Weißt du, wo der Name Tranquility Base herkommt? Nee. Hat der gute Neil Armstrong, als er gelandet ist, war der erste Satz, als die Mondlandefähre gelandet ist, hat er gesagt, hier ist Tranquility Base, the Eagle has landed. Ja. Und Tranquility heißt Meer der Ruhe oder Ruhe, die Basis, die er da aufgemacht hat. Ja. Deswegen heißt das der Song Tranquility Base, gesungen oder komponiert von Eric Brace, und die NASA hat dieses Video rausgemacht. Geschmückt mit vielen schönen Bildern von Neil Armstrong. Mir geht sowas nah. Das verstehen viele Leute nicht, aber da muss ich jetzt drüber hinweg schauen. Also es ist amerikanischer Pathos, aber ich liebe es. Während du leise weinst, kannst du dich am muten. Genau. Herzlichen Dank fürs Hören. Bleibt uns treu. Bis in 2 Wochen. Tschüss. Jetzt hast du das letzte Wort diesmal. Ja. Nee, mach mal hier. Thank you. tell me, Neil, what you were thinking with all of us watching you on the TV, taking small steps and giant leaps, planting the flag in a place no one had been. 238,000 and more miles away through the infinite night. The landing was tough, but you brought her down. So tell me, what did you see? Was it glorious, beautiful, frightening, or sad? You had the view no one else had. Did you turn away from the place you call home and stare at the stars? When you stepped off the ladder, did you think of Ohio, your children, your parents, your wife? Your Panther jet brought down in Korea. Did you ask, who am I? Live such a life, one so glorious, beautiful, frightening and blue. No one but you ever had such a view. Why did you call it Tranquility Base? Did everything fall into place? Much to say to Michael and Buzz there beside you. They'd done their jobs, you had done yours. You were never much for small talk. And when you hit the atmosphere, flames, they were everywhere. Did you wonder if you'd make it through? And when you hit the water out in the Pacific, you were just a speck in the blue. But still glorious, beautiful, silent and sad. You had the view no one else had. When you headed back to the place you call home, did everything look out? Something up there. Do you want to go back? Do you miss Tranquility Base? Do you miss Tranquility Base? History is a sequence of random events and unpredictable choices, which is why the future is so difficult to foresee. But you can try. Tranquility Base here. The Eagle has landed.